Fünftes Kapitel. Das Demikotonbuch des Propstes Tabarosso. Tabarosso betrachtete seinen Kalender von dem ersten Einschaltblatte an, auf dem zu lesen stand: Nachdem ich am 4. Februar 1831 durch den hochwürdigen Gabriel die Priesterweihe empfangen, erhielt ich von ihm dieses Buch als Belohnung für meine guten wissenschaftlichen Leistungen im Seminar und mein gutes Betragen. Auf diese erste Notiz, die am ersten Tage nach der Ordination gemacht war, folgt als zweite: Zum ersten Mal im Turm gepredigt, nachdem der Bischof die Messe gehalten. Zum Thema der Predigt hatte ich das Gleichnis von den Söhnen des Weinbergbesitzers genommen. Der eine sprach: Ich gehe nicht, und ging doch. Der andere aber sprach: Ich gehe, und ging nicht. Ich bezog dieses auf die guten Handlungen und die guten Vorsätze, wobei ich mir einige Anspielungen auf die Beamten erlaubte, die ihren Diensteid ablegen und dann nicht einhalten. Dabei wies ich auch ganz vorsichtig auf die Machthaber und Vorgesetzten hin. Ich sprach fließend und weniger feierlich als natürlich. Seine Eminenz belobten diese meinen Versuch, aber später riefen seine Eminenz mich zu sich und bemerkten nach einem allgemeinen Lobe meiner Rede im Besonderen, dass ich mich hüten solle, in meinen Predigten direkt auf die Wirklichkeit hinzuweisen, vor allem aber die Herren Beamten aus dem Spiele lassen, denn je weiter man sie sich vom Leibe halte, desto Gott wohlgefälliger sei das. Für das aber, was ich schon gesagt hatte, machte mir keine Vorwürfe, sondern schien es sogar zu billigen. 1832, am 18. Dezember, wurde ich zum Bischof gerufen und erhielt eine Ernennung nach Stargard, wo das Schisma sehr stark sein soll. Ich erhielt die Weisung, ihm auf jede Art entgegenzuwirken. 1833, am 8. Februar, fuhr ich mit meiner Gattin aus dem Dorfe Plakatachau nach Stargard und gelangte am 12. zur Frühmesse daselbst an. Unterwegs wären wir fast von Wölfen gefressen worden. In der Gemeinde fand ich viel Unordnung vor. Die Altgläubigen sind im Besitz großer Macht. Nachdem ich mich etwas umgeschaut hatte, sah ich, dass der Kampf gegen das Schisma nach den konsistorialen Vorschriften wenig Wert hat. Ich schrieb das ans Konsortium und erhielt einen Verweis. Der Propst überschlug ein paar Eintragungen und blieb dann wieder bei der folgenden stehen. Nachdem ich einen Verweis für Untätigkeit erhalten, die man daraus zu ersehen meint, dass ich nicht mit reichlichen Denunzinationen aufwarte, suchte ich, mich zu rechtfertigen, indem ich darauf hinwies, dass die Schismatiker nichts anderes täten, als was man schon längst von ihnen wisse, und fügte diesem Bericht noch hinzu, dass vor allem der orthodoxe Klerus in äußerster Armut lebe und infolgedessen in Anbetracht der Schwäche der menschlichen Natur gegen Bestechung nicht unempfindlich sei und sogar selbst der Ketzerei Vorschub leiste, gleich anderen Verteidigern der Orthodoxie, indem er Spenden von den Ketzern annehme. Ich schloss damit, dass man mit der Befreiung der Geistlichkeit aus ihrer schweren Abhängigkeit beginnen müsse, wenn man die Schäden der Kirche heilen wolle. Für selbigen Versuch erhielt ich abermals einen Verweis und wurde zu einer persönlichen Aussprache zitiert, bei der ich ein unehrbietiger Hamm genannt wurde, der die Blöße seines Vaters aufdeckt. Etwas weiter, noch einigen anderen Notizen, stand zu lesen: Ich war in Geschäften in der Gouvernementsstadt und als ich mich dem Bischof vorstellte, berichtete ich ihm persönlich von der Armut des Klerus. Seine Eminenz zeigten sich sehr gerührt, aber sie merkten, dass auch unser Herr selber nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegen sollte, und doch nicht müde ward zu lehren. Er riet mir, ich sollte den Klerikern das Buch von der Nachfolge Christi zur Lektüre empfehlen. Darauf erwiderte ich seiner Eminenz nichts, und es wäre auch unnütz gewesen, denn bei unserer Armut können wir dieses Buch gar nicht beschaffen. Höchst politisch brachte ich bei der Abendtafel beim Vater Schließer von der Domkirche das Gespräch nochmals auf diesen Gegenstand. An der Tafel nahmen noch der Vater Propst und der Konsistorialsekretär teil. Aber sie zogen meine Worte ins Scherzhafte. Der Sekretär sagte spöttisch, dass der Arme leicht ins Himmelreich komme, was wir auch ohne seine Wohlgeborenen schon wussten. Der Vater Schließer aber erzählte bei dieser Gelegenheit eine nicht üble Anekdote von einem Studenten der Akademie, der später ein berühmter Gottesmann und Prediger wurde. Dieser hatte nämlich noch als Laie auf die Frage des Bischofs, ob er irgendein Vermögen besitze, geantwortet: Freilich besitze ich welches Eminenz. Bewegliches oder unbewegliches? Fragte dieser, worauf jener erwiderte, sowohl Bewegliches wie auch Unbewegliches. Was besitzt du denn an beweglichem Gut? Fragte abermals der Bischof, indem er des Jünglings ärmliches Gewand betrachtete. An beweglichem Gut besitze ich ein Haus im Dorf, antwortete der Befragte. Wie kann denn ein Haus als bewegliches Gut gelten? Bedenke, wie dumm deine Antwort ist. Jener aber, nicht im geringsten verlegen, entgegnete, seine Antwort wäre ganz richtig, denn sein Haus sei solcher Art, dass sobald der Wind es anblase, es in heftige Bewegung gerate. Dem Bischof erschien diese Antwort so eigensinnig, dass er den Studiosus nicht mehr für einen Dummkopf zu halten vermochte, sondern höchst interessiert weiterfragte. Was nennst du denn dein unbewegliches Gut? Mein unbewegliches Gut, sprach der Student, ist meine Mutter, die Küstersfrau, und unsere braune Kuh, die beide ihre Füße nicht bewegen konnten, als ich die Heimat verließ, die Mutter vor Altersschwäche, die Kuh wegen Futtermangels. Alle lachten sehr darüber, obgleich ich an der Geschichte mehr Trauriges und Tragisches fand als Komisches. Ich beginne bei allen eine große Lachlust und einen Leichtsinn zu bemerken, wovon ich wenig Gutes erwarte. Mein Leben geht in Schlafen und Essen dahin. Das Schisma kann ich auf keine Weise bekämpfen, denn ich bin in allem gebunden, sowohl durch meinen halbverhungerten Klerus als durch den allzu satten Polizeischiff. Es empört mich, dass ich gleichsam zum Spott als Missionar hierher gesandt bin. Ich soll predigen und keiner will mich hören. Ich soll lehren und keiner will lernen. Der Polizeichef predigt viel besser als ich, denn er hat so ein gewisses Missionsinstrument mit zwei Enden. Von mir aber verlangt man Denunziation. Eminenz, was sollen diese Denunziationen? Was soll in sie eingewickelt werden? Mir verbietet, soweit ich die Sache verstehe, mein Amt dergleichen zu schreiben. Lieber will ich, wenn es nötig ist, reines Papier hergeben. Heute Morgen, am 18. März 1836, deutete meine Pfarrerin Natalia Nikolaevna an, dass sie sich gesegneten Leibes fühle. O Herr, schenke uns diese Freude. Zu erwarten Ende November. Am 9. Mai, dem Tage des heiligen Nikolai, wurde auf obrigkeitlichen Befehl die altgläubige Kapelle in Deva zerstört. Es war ein schauerliches, unwürdiges und wahrhaft empörendes Schauspiel. Zu allem anderen riss noch das Eisenkreuz von der Kuppel ab und blieb an den Ketten hängen. Als die Zerstörer mit ihren Feuerhaken es voller Erbitterung ganz herabzuzerren sich bemühten, stürzte es plötzlich herunter und zerschmetterte einem Feuerwehrsoldaten den Schädel, dass er tot liegen blieb. Er war ein Jude. Oh, wie weh tat es mir, das alles mit ansehen zu müssen. Herr, mein Gott, Sie sollten doch wenigstens keine Juden beauftragen, das Kreuz herabzureißen. Abends versammelte sich das Volk auf der Trümmerstätte und ihre und unsere Geistlichkeit kam auch hin. Und alle haben wir geweint und zuletzt fielen wir uns in die Arme. 10. Mai. Die Obrigkeit hat einen großen Fehler begangen. Kurz vor Mitternacht verbreitete sich das Gerücht, das Volk habe eine heilige Lampe auf die Steine gestellt und halte eine Gebetsversammlung beim zerstörten Gotteshaus ab. Wir gingen alle hinaus und fanden die Leute wirklich beim Gebet. Ein alter Mann hielt die Lampe in der Hand und sie erlosch nicht. Der Stadthauptmann gab leise Befehl, die Feuerspritzen heranzufahren und die Menge mit Wasser zu begießen. Das war höchst unbedacht. Ich kann sogar sagen dumm, denn das Volk zündete Kerzen an und ging heim. Dabei sang es vom grausamen Pharao und rief, »Der Herr hilft dem verfolgten Glauben, und der Wind verlöscht die Lichter nicht.« Ich machte den Stadthauptmann darauf aufmerksam, wie unvorsichtig seine Verordnung gewesen, die Kapelle zu zerstören, das Kreuz herabzureißen und das Marienbild fortzuschaffen. Aber was kümmert er sich drum? 12. Mai. Die Eitelkeit hat mich übermannt. Ich habe mir von der Wirtschafterin, der Frau Adelsmarschall, zwei seidene Kleider der Gnädigen auf Kredit geben lassen und habe sie in die Stadt zum Färben geschickt. Daraus will ich mir dann eine seidene Kutte machen lassen. Es geht nicht anders. Man muss sich akkurat kleiden. Ich komme allmählich in alle adeligen Häuser und ich will nicht über die Achsel angesehen werden. 17. Mai. Die Pfarrerin Natalia Nikolaevna deutete heute an, dass er sich betreffs ihres Zustandes getäuscht habe. 20. Juni. Auf einen Bericht des Stadthauptmanns, dass ich zu Ostern nicht auch in die Häuser der Altgläubigen mit dem Kreuze gegangen, wurde ich wieder nach der Gouvernementsstadt zitiert. Ich legte die ganze Sache dem Bischof eingehend dar. Nicht aus Fahrlässigkeit hätte ich die Häuser der Altgläubigen gemieden, denn auch meine Tasche hätte ja davon Schaden gehabt. Ich tat es, um die Schismatiker fühlen zu lassen, dass ihnen die Ehre nicht gebühre, von mir und dem gesamten Klerus besucht zu werden. Der Bischof wurde nachdenklich und ließ sodann diese meine Erklärung gelten. Allein nicht umsonst sagt das Volk, dass, wenn der Zar auch gnädig sei, sein Hundejunge es noch nicht zu sein brauche. Weil die Sache meiner Amtshandlung zum Teil auch die weltliche Obrigkeit angeht, schickte der Bischof mich zum Gouverneur, damit ich ihm eine Erklärung in der hochwichtigen Angelegenheit abgebe. War das eine Erklärung? Wehe mir armen Sünder, was ich auszustehen hatte. Wehe auch euch, ihr, meine Nächsten, meine Brüder, Vertrauten und Freunde, ob der Schmach und Erniedrigung, die ich von diesem kurzschwänzigen Glaubensfeind erdulden musste. Der Gouverneur, der als Deutscher die Ambitionen seines Luther hochhalten zu müssen wähnt, ließ den russischen Popen überhaupt nicht zu sich heran, sondern schickte mich zur Erörterung der Angelegenheit zu seinem Kanzleivorsteher. Dieser, ein Pole, war aber nicht geneigt, die Sache wie der Bischof anzusehen, sondern er fiel über mich her mit dem Geschrei und Gebrüll, sagte, ich leiste den Ketzern Vorschub und widersetze mich dem Willen meines Kaisers. Wehe dir, du aussätziger Pole, dass du mit deinem löchrigen Gewissen dich unterstehst, mir Widersetzlichkeit gegen meinen Kaiser vorzuwerfen. Allein ich nahm es hin und ging schweigend von dannen, des Sprichwortes gedenkend, wie der Herr, so's geschehr. Und so gewinnt es den Anschein, als wäre alles Geschilderte nur geschehen, um eine neue seidene Kutte einzuweihen, welche, wie ich hier bemerken will, sehr akkurat gefertigt ist und der man es nur bei Sonnenschein ein wenig ansieht, dass sie aus zwei verschiedenen Stoffen gefertigt ist. 23. März 1837. Heute am Karsamstag kamen die Kleriker und der Diakon zu mir. Brucher bittet, wir sollten zu Ostern durchaus auch in die Häuser der Altgläubigen mit dem Kreuz gehen, denn es brächte ihnen zu viel Schaden, wenn wir es unterließen. Ich gab ihnen 40 Rubel von meinem Gelde, weil ich mich der Schmach nicht unterziehen wollte, vor den Türen der Reichen um Almosen zu bitten. Jetzt scheint es mir eine Torheit, dass ich mir die seidene Kutte machen ließ. Ich wäre auch ohne sie ausgekommen und hätte dann mehr für den Klerus übrig gehabt. Ich gedachte eben, Kleider machen Leute. 24. April. Eine Schmach ist mir widerfahren, die mich weinen und schluchzen ließ. Ich bin erneut denunziert worden. Nochmals stand ich vor jenem Gouvernements Kanzleivorsteher und musste mich wegen Nichtbesuches der Altgläubigen verantworten. Mein eigener Klerus hat mich denunziert. Wie ertrage ich diese Niedrigkeit und Undankbarkeit? Du Denker und Administrator, betrachte in deinem aufgeklärten Geiste, woraus das Leben eines russischen Popen sich zusammensetzt. Auf dem Heimwege hadere ich die ganze Zeit mit mir selber, dass ich nicht auf die Akademie gegangen war. Von dort wäre ich zur Klostergeistlichkeit gegangen, wie so viele andere. Mit der Zeit wäre ich Archimandrit geworden und Bischof. In einer Kutsche wäre ich gefahren und hätte selber kommandiert, statt dass man mich kommandierte. Es war mir eine boshafte Freude, mich diesen eiteln Gedanken hinzugeben. Immer wieder sah ich mich als Bischof. Aber als ich heimgekehrt war, wurde ich so zärtlich von meiner Pfarrerin empfangen, dass ich Gott dem Herrn dankte, der alles so gefügt hat, wie es ist. 25. April. In der Gouvernementsstadt haben sie mir Schmach angetan. Allein, das ist nichts dagegen, wie ich heute zu Hause beschämt worden bin. Einem Schulbuben gleich. Gestern erst schrieb ich die Memorabilien meiner Bekümmernisse und Ärgernisse nieder. Heute stand ich früh auf, setzte mich ans Fenster und in Gedanken versunken schaute ich auf das Gemüsefeld des bettelarmen Bisonski, was sich gerade vor meinem Fenster ausbreitet. Voriges Jahr wurde auf diesem Felde ein schwachsinniges Mädchen, eine gewisse Nastja, die ein vorüberziehender Soldat verführt hatte, von einem Knäblein entbunden, worauf sie sich in den Fluss stürzte und ertrank. Pisonski hatte dieses Kind als Trost seines einsamen Alters zu sich genommen. Und dann hatten alle die Geschichte bald vergessen. Ich als einer der Ersten ebenfalls. Heute aber blicke ich von oben herab auf das Land dieses Pisonski und denke an meine Angelegenheiten. Da bemerke ich, dass dieser frisch aufgerissene, schwarze, sogar ein wenig bläuliche Erdboden ganz ungemein lieblich anzuschauen ist, wie er von der Morgensonne übergossen daliegt. Die Furchen entlang schreiten hagere schwarze Vögel und stärken ihren hungernden Leib mit frischem Gewürm. Der alte Pisonski selbst, den kahlen Kopf im hellsten Sonnenlicht badend, stand auf einer Treppe vor einem auf Pfählen befestigten Treibbeet, hielt in der einen Hand eine Schale mit Samen und legte mit der anderen die Körner in die Erde, immer kreuzweise, in ganz kleinen Prisen. Und dabei blickte er zum Himmel empor und sprach bei jedem Korn ein Wort des Spruches. Herr, lass wohl gelingen, wachsen und gedeihen, auf dass ein jeder sein Teil habe, der Hungernde und der Verwaiste, der Wünschende, der Bittende und der Fordernde, der Segnende und der Undankbare. Kaum hatte er zu Ende gesprochen, da schrien alle schwarzglänzenden Vögel, die auf dem Acker umhergingen, die Hühner gackerten, der Hahn krähte aus vollem Halse und schlug laut mit den Flügeln. Und von seiner Matte schob sich jenes Kind, das Söhnlein der Blödsinnigen, das der alte Sonderling zu sich genommen. Es lachte hell auf in kindischer Freude, klatscht in die Hände und kroch lachend über den weichen Erdboden. Es war wie eine Vision. Der alte Pisonski war glückselig und sang laut Halleluja. Halleluja, Herr mein Gott, sang auch ich still für mich vor Entzücken und Tränen, der Rührungen strömten meinen Augen. In diesen heilenden Tränen löste sich mein Groll und ich sah ein, wie töricht mein Kummer gewesen war. Vermehre und lass wachsen. Herr, deine Gaben auf dieser Erde, dass ein jeder sein Teil erhalte, der Wünschende, der Bittende, der Fordernde und der Undankbare. Mir ist ein solches Gebet in keinem gedruckten Buche vorgekommen. Gott, mein Gott, dieser alte Mann gedachte auch des dem Diebe zukommenden Teiles und betete für ihn. O du mein weichherziges Russland, wie bist du schön! 6. August Christi Verklärung. Was für ein entzückendes Weib ist meine Pfarrerin Natalia Nikolaevna? Wieder frage ich. Wo außer im heiligen Russland kann es solche Frauen geben? Ich sagte einmal, wie mich die Zärtlichkeit des bettelarmen Pisonski zu den Kindern rühre und gleich verstand und erriet sie meine Gedanken und meine Sehnsucht. Sie umarmte mich und mit der Schamröte, die ihr so schön zu Gesichte steht, sprach sie: Warte nur, Vater Savelli, vielleicht schenkt uns Gott doch noch. Ein Kindlein, wollte sie sagen, aber ich habe es zu oft schon erfahren, dass diese ihre Hoffnungen sich als trügerisch erwiesen. Daher fragte ich sie gar nicht nach den Einzelheiten, und es kam auch wirklich wieder so, dass man sich nur vergeblich gefreut hatte. Aber auch aus diesem blinden Lärm ward mir ein rührendes Erlebnis. Heute predigte ich von der Notwendigkeit einer beständigen inneren Wandlung, dass man Kraft gewinne, in allen Kämpfen gleich einem starken und geschmeidigen Metall geschmiedet zu werden und nicht dem Ton gleich werde, der sich plattdrücken lässt und wenn er trocken wird, noch die Spur des Fußes zeigt, der zuletzt auf ihn trat. Und wie ich so redete, ließ ich mich zu einer Improvisation hinreißen und wies das Volk auf Pisonski hin, welcher an der Tür stand. Zwar nannte ich nicht seinen Namen, aber ich redete von ihm als von einem, der sich in unserer Mitte befinde, der zu uns gekommen sei, nackt und bloß und von allen Narren, ob seiner Armut verspottet, der aber doch nicht nur selbst nicht zugrunde gegangen sei, sondern auch das Größte getan habe, was ein Mensch tun könne, da er unbefiederte Vöglein gerettet und aufgezogen habe. Ich sprach davon, wie süß das sei, den wehrlosen Leib der Kleinen zu wärmen und in ihren Seelen die Saat des Guten zu streuen. Als ich das ausgesprochen hatte, fühlte ich meine Wimpern von Tränen feucht und sah, dass auch viele von den Zuhörern ihre Augen trockneten und jenen suchten, den meine Seele meinte. Kotin, der Bettler, Kotin, der Ernährer der Weisen. Und als ich merkte, dass er nicht mehr da war, denn er war demütig hinausgegangen, weil er meine Andeutungen verstanden hatte, da ergriff mich eine gewisse Beklemmung, dass ich ihn durch mein Lob verwirrt hatte, und ich sprach, er weilt nicht mehr unter uns, liebe Brüder, denn er bedarf dieses meines schwachen Wortes nicht, weil das Wort der Liebe längst schon mit dem Flammenfinger Gottes in sein demütiges Herz geschrieben ist. Ich bitte euch, sprach ich und neigte mich tief, ihr alle, die ihr hier versammelt seid, ehrenwerte und angesehene Mitbürger, vergebt mir, dass ich in meiner Sprache auch keinen hochberühmten Feldherrn als Muster der Kraft und als Beispiel zur Nachahmung hingestellt habe, sondern einen von den Geringen. Und wenn euch das ärgern sollte, so legt das meiner Armut zur Last, denn euer sündiger Pfarrer Savelic hat oft, wenn er auf diesen Geringen schaute, gefühlt, dass er neben ihm kein Priester des höchsten Gottes sei, sondern in diesem Gewande, das meine Unwürde verhüllt. Nichts, nichts als ein überdünchter Sarg. Amen. Ich weiß nicht, was in diesen meinen schlichten Worten, die ich ganz exprompto gesprochen hatte, Weises und Schönes enthalten war. Ich muss aber sagen, dass meine andächtige Gemeinde etwas dieser Art herausgehört hatte. Und als ich bei der Entlassung meine Hand den Einzelnen darreichte, fiel mir denn eine Träne darauf. Doch das ist nicht alles. Das Wichtigste sollte für mich erst kommen. Gewissermaßen als Belohnung für mein aufrichtiges Wort über das Glück, nicht bloß für die eigenen, sondern auch für fremde Kinder sorgen zu können, hat der Allgegenwärtige und Allwaltende auch meine Unwürdigkeit in seine Vaterhand genommen. Er hat mir heute den ganzen wahren Wert des Schatzes offenbar gemacht, den ich dank seiner unermesslichen Milde besitze. Eben komme ich mit 5 nach der Messe geweihten Äpfeln heim, da erwartet mich an der Schwelle eine alte, gute Bekannte, meine Pfarrerin Natalia Nikolaevna. Sie war während des Schlussgesanges leise hinausgeschlichen und hatte mir daheim nach Gewohnheit den Tee nebst einem leichten Frühstück bereitet. Nun steht sie kerzengerade auf der Schwelle, nicht mit leeren Händen, sondern mit einem Strauß von Wasserlilien und Gartenlevkojen. »Nun, bist du nicht ein hinterlistiges Weib, Natalia Nikolaevna?« sage ich, der sonst nie Hinterlist vorgeworfen. Aber sie begriff, dass es im Scherz gesagt war, umhalste mich und begann leise zu weinen. Woher diese Tränen? Das ist ihr Geheimnis. Allein für mich ist dieses dein Geheimnis nicht geheimnisvoll, liebes Weib, dass du nicht weißt, wie es seinen Gatten trösten soll und dass sie ihm den Trost Israels, den kleinen Benjamin, nicht schenken darf. Ja, nur mit Wasserlilien und Gartenlevkojen begrüße mich an diesem Tage ihr in Liebe und Wohlwollen weit aufgetanes Herz. In stiller Bekümmernis setzten wir 2 Kinderlosen an unseren Teetisch, doch nicht der Tee, sondern unsere Tränen wurden uns zum Trank. Und Hand in Hand sanken wir nieder vor dem Bilde des Heilands und lange und heiß beteten wir zu ihm um den Trost Israels. Natascha entdeckte mir später, dass sie gleichsam eine Engelstimme vernommen habe, und ob ich gleich verstand, dass dieses nur eine Frucht ihrer Fantasie gewesen, so wurden wir doch beide froh wie die Kindlein. Ich muss aber bemerken, dass auch in dieser Stimmung Natalia Nikolaevna mich, den rohen Mann, an Findigkeit des Geistes und an Würde der erhabenen Gefühle weit übertraf. »Sage mir, Vater Savelisch«, fragte sie lieblich kosend, »sage mir lieber, hast du nicht irgendeinmal, ehe du mich gefunden, gegen das Gebot der Kreuzschritt gesündigt?« Eine solche Frage, muss ich gestehen, machte mich äußerst verlegen, denn ich begriff plötzlich, warum meine unartige Gattin etwas ihr so wenig Geziemendes erfahren wollte. Aber mit ihrer ganzen ausgezeichneten Bescheidenheit und all jener weiblichen Koketterie, die sie auch als Pfarrersfrau von der Natur geerbt hat, begann sie mich mit Erinnerungen aus meiner verflossenen Jugendzeit zu locken und wies darauf hin, dass das, was sie angedeutet, sehr leicht hätte geschehen können, denn ich sei damals so Schmuck gewesen, dass alle Mädchen nicht nur aus geistlichen, sondern auch aus allweltlichen Häusern mir nachgeseufzt hätten, als ich in die Stadt Fatisch gekommen sei, um bei ihrem Vater, um sie anzuhalten. So erheiternd das auch war, so suchte ich doch alle ihre Zweifel über meine Jugend zu zerstreuen, was mir auch nicht schwer fiel, denn ich brauchte nur die reine Wahrheit zu sagen. Allein, je eifriger ich sie beruhigte, desto betrübter ward sie, und ich konnte nicht fassen, warum meine Rechtfertigung sie gar nicht erfreute, sondern nur immer trauriger machte, bis sie endlich sagte, »Denke nach, Vater Savelitsch, vielleicht, wenn du doch leichtsinnig gewesen, gibt es irgendwo noch ein Waisenkind.« Nun erst verstand ich, was sie klar auszusprechen sich geschämt hatte. Sie will mein illegitimes Kind ausfindig machen, das gar nicht vorhanden ist. Welche Herzensgüte! Wie ein Stier, den die Bremse gestochen hat, riss ich mich von meinem Platze, stürzte nach dem Fenster und richtete meine Blicke in die himmlische Ferne hinaus, dass nur der Himmel mich sehe, mich, den sein Weib so durch seine Güte und Sorglichkeit beschämt hatte. Sie aber, meine Lilien- und Levkojenfreundin, meine weiße, keusche, süß duftende Rose, mit leichten Schritten schlich sie mir nach und legte ihre kleinen Pfötchen mir auf die Schultern und sprach, »Denke nach, Liebster, vielleicht ist irgendwo ein Vöglein vorhanden, und ist es so, dann lass uns gehen und es holen.« Nicht nur aufsuchen will sie das Kind, sie hat es schon lieb, sie bemitleidet es wie ein noch unbefiedertes Vöglein. Das ward mir zu viel, ich biss mich in den Bart, fiel vor ihr in die Knie, neigte mich tief zur Erde und brach in jenes Schluchzen aus, das kein auf Erden zu schildern vermag. Und in Wahrheit, saget mir, alle Zeiten und Völker, wo außer in unserem heiligen Russland werden Frauen geboren wie diese Tugend? Wer hat sie das alles gelehrt, wenn nicht du, allgütiger Gott, der du sie deinen unwürdigen Knecht gegeben hast, dass er deine Größe und deine Güte näher fühlen solle? Hier war im Tagebuch des Vaters Savelitsch fast eine ganze Seite mit Tinte begossen, und unter dem Fleck standen die Zeilen. Weder will ich diesen Fleck entfernen, noch eine gewisse Ungeschicklichkeit und Monotonie des Ausdruckes, die ich in den letzten Zeilen finde, verbessern. Mag alles so bleiben, denn alles, was dieser Augenblick mir geschenkt hat, ist mir in seiner gegenwärtigen Gestalt teuer. Meine Pfarrerin konnte heute von ihren Schelmereien nicht lassen, obgleich es schon auf Mitternacht geht und sie gewöhnlich um diese Zeit schon zu schlafen pflegt. Ich aber ziehe es vor, mich in der Stille der Nacht noch an einem passenden Buch zu erquicken oder auch meine Memorabilien aufzuzeichnen. Und oft, wenn ich etwas geschrieben habe, trete ich an ihr Lager und küsse die Schlafende. Und wenn mich etwas betrübt hat, so schöpfe ich aus diesem Kusse neuen Mut und neue Kraft und schlummere dann friedlich ein. Heute aber ist es anders gegangen. Nach diesem Tage, der mir eine solche Menge verschiedenartigster Empfindungen gebracht hat, war ich so in die Schilderung alles dessen, was auf den vorhergegangenen Blättern geschrieben steht, vertieft, dass ich mein arges Weiblein gleichsam in meiner Seele selbst fühlte, und da meine Seele sie küsste, dachte ich nicht daran, in ihr Bett zu treten und sie zu küssen. Sie aber, die feine und arglistige, hatte diese meine Unterlassung wohl bemerkt und machte sie in unglaublicher eigener Weise gut. Vor einer Stunde kam sie zu mir, legte mir ein reines Schnupftuch auf den Tisch, gab mir einen Kuss und ging dann, scheinbar ganz ernst, zur Ruhe. Aber welch unfassbare weibliche Schlauheit muss ich an ihr entdecken. Wie ich so ganz ernst dasitze und schreibe, sehe ich, dass mein Tuch sich scheinbar bewegt und auf den Boden fällt. Ich bückte mich, legte es wieder auf den Tisch und schrieb weiter. Aber das Tuch fiel wieder auf den Boden. Ich nahm den Flüchtling und fesselte ihn, indem ich das Tintenfass auf ihn stellte. Aber er entwich von neuem und riss sogar das Tintenfass mit, welches umfiel und meinen Kalender mit diesem mächtigen Fleck zierte. Was sollte nun diese Leinwandflucht bedeuten? Sie bedeutet, dass meine Pfarrerin eine ausgemachte Kokette ist, und zwar eine von ganz seltener Art, denn sie kokettiert nicht mit anderen guten Leuten, sondern mit dem eigenen Ehegemahl. Sie hatte an das Tuch, das sie mir gebracht, heimlich einen recht langen Faden befestigt, durch die Türritze bis zu ihrem Bette gezogen, und während sie ganz still daliegt, zupft sie scherzend an dem Faden, so dass mir das Tuch aus der Hand gleitet. Und ich, dickfälliger Kerl entdeckte dies, nur weil bei dem letzten Fallen des Tuches hinter der Tür ein leises, fröhliches Lachen ertönte und ich ihre nackten Füßchen stampfen hörte. 7. August. Die ganze vorige Nacht habe ich vor Glück nicht schlafen können und ich lüge nicht, wenn ich hinzufüge, dass auch Natascha an dieser Nachtwache nicht unbeteiligt war. Wie die Verliebten vor St. Peter auf die Sonne warten, so saßen wir im 6. Jahr unserer Ehe im Fenster und harrten des Sonnenaufgangs. Meine Liebste gestand mir, dass sie oft nicht schlafe, wenn ich schreibe und sich nur schlafen stelle. Auch manches andere gestand sie mir noch, so dass sie gestern in der Kirche, als sie meiner Predigt zuhörte, die ihr ganz besonders gefallen habe, das Gelübde abgelegt habe, zu Fuß nach Kiew zu pilgern, sobald sie sich gesegneten Leibes fühle. Ich billigte das nicht, denn eine solche Wanderung ist den Kräften einer Schwangerin gar nicht angemessen. Ich erlaubte aber doch, das Gelübde zu erfüllen, denn bei einer so großen Freude würde ich selbstverständlich auch mitgehen und, wenn sie ermüdet, würde ich sie tragen. Wir machten gleich einen Versuch. Ich trug sie lange auf meinen Armen durch den Garten und träumte, sie wäre schon guter Hoffnung und ich behütete sie, dass sie auf der Wanderung kein Unheil zustoße. Und so sehr gewann dieser Sehnsuchtstraum Gewalt über mich, dass ich, als Natascha sich scherzend auf die Schaukel setzte, welche das kleine Mädchen der Köchin sich an einem Apfelbaum befestigt hatte, diese Schaukel herunternahm und sie ganz hoch in den Baum warf, damit in Zukunft nichts dergleichen geschehe, worüber Natascha sehr lachte. Allein obgleich auch mein Leben nicht reich ist an Dingen, die sorgfältig geheim gehalten werden müssten, so ist es dennoch gut, dass der Wirt unseres Hauses seinen Garten mit einem festen Zaun umgeben hat und Gott längs diesem Zaun die Himbeersträucher recht dicht hat wachsen lassen. Denn sonst hätte am Ende dieser oder jener gesagt, dass es keine Sünde wäre, den Popen Savelitsch einmal auch einen Hausnarren zu nennen. 9. August. Ich notiere eine höchst erheiternde Begebenheit, wie meine Gattin heute mit dem Sohn des Diakon, einem Seminaristen der Rhetorikklasse, in richtigen Streit geriet. Das war ein Kasus und eine Komödie zugleich. Sie stritten darüber, wer der klügste Mann auf Erden gewesen. Der Rhetor sagte, Salomo. Meine Pfarrerin aber behauptet, ich sei's, und ich muss zugeben, dass diesmal der üppige König von Zion einen weit weniger standhaften Advokaten fand als ich. Oh, wie habe ich gelacht, was nicht alles in dieser Welt passieren kann. Ich hörte das alles aus dem Schlafzimmer, wo ich meine Nachmittagsruhe hielt. Als ich erwacht war, wagte ich die Disputation nicht mehr zu unterbrechen, und die zwei redeten mächtig aufeinander ein. Der Rhetor, der für die Weise Salomonis eintrat, berief sich auf die Worte der Schrift, dass Salomo weiser war denn alle Menschen. Meine Eheliebste aber schlug mit folgendem Argument. Was reibt ihr mit euer also und denn und sintemal unter die Nase? All diese denn und also haben gar keine Bedeutung, weil das alles geschrieben wurde, bevor der Vater Savelitsch geboren war. Jetzt mengte sich in diesen Diskurs noch der Pfarrer von St. Nikita, Vater Sakarie Benefaktov, hinein, der dem ganzen Streit dazugehört hatte und ihn zum Schluss brachte, indem er meiner Gattin Recht gab. Es sei richtig, sagte er, will heißen richtig in dem Sinne, dass ich damals noch nicht auf der Welt war. So behielt dann jeder von diesen drei Kritikern Recht. Ich allein, dem alle ihre kritischen Meinungen zur Antikritik vorgelegt wurden, blieb im Unrecht. Vorerst betrübte ich meine Natascha, indem ich ihre Meinung, ich sei der Klügste von allen, verwarf und auf ihre Frage, wer denn klüger sei als ich, antwortete, sie selber sei es. Dem ward verzweifelter Widerstand entgegengesetzt, wie er sich nur gegen die Wahrheit richten kann. Die Klugen, sagte sie, können über alle Dinge urteilen. Ich aber kann das gar nicht und diskutiere niemals. Woher kommt das? Da fasste ich sie leise in ihrem kleinen Näschen und erwiderte. Du misch dich darum nicht gern in die Diskussion, weil du statt einer widerspenstigen Nase nur dieses kleine, sanftmütige Knöpfchen hast. Sie verstand es wohl, was ich mit diesem Scherz sagen wollte, nämlich ihre Herzensmilde ins rechte Licht zu rücken und sie suchte nun es zu widerlegen, indem sie daran erinnerte, wie sie einmal mit der Postmeistersfrau handgemein geworden sei, um ihr ein Dienstmädchen zu entreißen, das jene unmenschlich hart strafen wollte. 15. August, Maria Himmelfahrt. Während ich mich so meiner Gattin freute, hatte ich gar nicht bemerkt, dass meine Predigt am Verklärungstage, von der Natascha so erbaut gewesen, auf andere Leute anders gewirkt hatte und dass sich eine mir höchst unerwünschte Missstimmung unter einigen Leuten in der Stadt hervorgerufen hatte. Meine andächtigen Zuhörer, natürlich nicht alle, aber einige, und unter diesen in erster Linie die Postmeisterin Timonova, fühlen sich gekränkt, dass ich sie durch meine Anspielung auf Bisonski herabgesetzt habe. Indessen, das sind alles nur Torheiten, müßiger und unkluger Geister. Nach und nach wird das an dem Selbstgefühl der hohen Herrschaften wieder abtrocknen, wie die Wunden am Fell des Hundes. 3. September. Ich war in einem großen Irrtum befangen. Die Angelegenheit ist keineswegs erledigt. Aus dem Konsortium kam eine Anfrage, ob ich wirklich deine Predigt mit Hinweis auf eine lebende Person improvisiert hätte. Ach Gott, was für eine Angst hat man bei uns, vor allem Lebendigen. Nun, ich habe denen auch geantwortet. Ich hätte dieses und das gesagt. Ich meine, man wird mich dafür nicht hängen und mir den Kopf nicht abhauen. Und doch ist mir gegen meinen Willen unbehaglich zumute und meine Ruhe ist dahin. 20. Oktober. Gewiss können sie einem den Kopf nicht abschlagen, aber den Mund können sie einem stopfen. Und das haben sie dann auch nicht am Mangel zu tun. Am 15. September wurde ich zur Rechenschaft gezogen. Schon diese Hast ließ wenig Gutes vermuten, denn mit dem Guten haben es die Leute bei uns nicht eilig, am allerwenigsten die Machthaber. Trotzdem machte ich mich voller Mut auf den Weg. Diese wurde zuerst dadurch abgekühlt, dass ich 36 Tage ohne Bescheid blieb und dann der Befehl kam, hinfort alles, was ich zu sagen gedenke, vorerst dem Zensor Troja vorzulegen. Das wird niemals geschehen. Lieber will ich stumm sein, wie ein Fisch. Vergib mir meinen Hochmut, Allwalter, aber ich kann das Amt des Predigers nicht mit kalter Leidenschaftslosigkeit ausüben. Ich fühle mitunter, wie etwas über mich kommt, wenn meine geliebte Gabe wirken will. Dann erfasst mich eine, ich kann wohl sagen, heilige Unruhe. Meine Seele bebt und glüht, und die Worte fallen wie feurige Kohlen von meinen Lippen. Nein, dann trägt meine Seele ihr eigenes Zensurgesetz in sich. Und sie verlangen, ich soll anstelle der lebendigen Rede, die vom Herzen zum Herzen geht, rhetorische Übungen hervorbringen. Nein, lieber mögt ihr euch schließen, ihr Lippen, die ihr nicht zu schmeicheln wisst. Lieber sollst du schweigen, mein schlichtes Wort. Gezwungen predigen mag ich nicht. 23. November. Ich kann wahrhaftig nicht behaupten, dass mein Leben aller Abwechslung entbehrt. Im Gegenteil, es geht alles bunt durcheinander, so dass die Spannung keinen Augenblick nachlässt. 18 Werst von unserer Stadt in dem großen Kirchdorf Pladamosowo lebt die Besitzerin dieses Dorfes, die Bojarin Marfa Andreevna Pladamasowa. Dieser Knüppel ist von so altem Holz, dass man schon längst keiner Lebenszeichen ihn bemerkt hat. Man weiß nur aus alten Erinnerungen, dass sie eine Frau von nicht geringem Geiste war. An die 20 Jahre schon kann kein ferner Stehender sich rühmen, die Bojarin Pladamasowa gesehen zu haben. Vorgestern, kurz vor 12 Uhr mittags, war ich unsagbar erstaunt, dass ich eine große, herrschaftliche Droschke mit drei Füchsen bespannt vor meinem Hause vorfahren sah. Im Wagen saß ein absonderlich kleines Männlein in einer haarigen Filzmütze mit langem Schirm und einem braunen Mantel, denen eine Menge übereinanderliegender Kapuzen und Pelerinen zierten. Was, dachte ich, kann das für eine seltsame Person sein? Und kommt sie auch wirklich zu mir? Oder hat sie nur irrtümlicherweise den Weg zu mir genommen? Diese meine Zweifel wurden aber sehr bald durch jene geheimnisvolle Person selbst gelöst, die in mein Wohnzimmer trat, mit jenem überaus feinen Anstand, welcher mir stets so wohl gefiel. Vorerst bat der Gast um einen Segen, dann machte er mit seinem ausnehmend kleinen Füßchen einen Kratzfuß, trat mit einer Verbeugung zwei Schritte zurück und sprach: »Meine Herrin Marfa Andreevna Pladamasowa haben mir einen Gruß an euch aufgetragen, Vater Savelitsch, und bitten euch, alsbald mit mir zu ihr zu kommen.« »Darf ich nun meinerseits«, sprach ich, »erfahren, mein Herr, aus wessen Munde ich das alles höre?« »Ich bin«, erwiderte der Kleine, »ein Leibeigener Ihrer Exzellenz, der gnädigen Frau Marfa Andreevna, und nenne mich Nikolai Afanastschu.« Nachdem dieses winzige Persönchen sich mir so vorgestellt hatte, erinnerte es mich nochmals daran, dass seine Herrin mich erwarte. Während ich mich im Nebenzimmer ankleidete, knüpfte dieser interessante Zwerg eine Unterhaltung mit Natalia Nikolaevna an und brachte sie durch seine Reden in helles Entzücken. Und wahrlich, es liegt in den Worten und in der ganzen Redeweise dieses winzigen Greises etwas unersprechlich Liebliches. Dazu kommt noch sein feiner Anstand und eine große Freundlichkeit. Dem Dienstmädchen, das ihm ein Glas Wasser brachte, legte er einen 20er auf das Tablett, und als sie zögerte, das Geld zu nehmen, wurde er selbst verlegen und sagte, »Nein, meine Beste, tun Sie das mir nicht an, es ist das nur mal so meine Gewohnheit.« Und als meine Pfarrerin zu mir hinausgegangen war, um mir die Haare zu salben, nahm er das schmutzige Mädelchen der Köchin, das das Mutter nachgelaufen war, bei der Hand und sagte, »Hör mal, wie die Entchen da unten am Flusse schwatzen. Die Ente, die feine Dame, sagt zum Entrich, dem Kavalier, kauf mir eine Kappe, kauf mir eine Kappe.« Und der Entrich antwortet, »Hab schon, hab schon, hab schon.« Das Kind lachte laut, und auch ich konnte mich bei dieser Auslegung des Entengeschnatters eines Lächelns nicht erwehren. Dessen hätte sich auch der Herr Lafontaine oder unser Ivan Grilov nicht zu schämen brauchen. Die Fahrt verlief mir im Gespräch mit diesem wunderbaren Zwerg so schnell, dass ich kaum etwas vom Wege sah. So viel Verstand, Reinheit und Gesundheit fand ich in allen seinen Reden. Nun aber kommt die Hauptsache. Die Stunde der Begegnung mit der einsamen Bojarin nahte. Es wundert mich nicht wenig, dass ich in der Wartung, obschon ich von Natur keineswegs schüchtern bin, doch so etwas wie eine kleine Verzagtheit verspürte. Nikolai Afanastschowitsch führte mich durch eine Reihe Gemächer, die in Prunk und äußerste Sauberkeit mich staunen machten, und blieb endlich in einem runden Zimmer mit zwei Reihen Fenstern stehen, deren Wölbungen mit bunten Scheiben geziert waren. Hier fanden wir eine alte Frau, die nur um ein geringes größer war als Nikolai. Als wir eintraten, stand sie da und drehte den Griff einer großen Orgel. Fast hätte ich sie für die Herrin selbst gehalten und ihr eine Verbeugung gemacht. Aber als sie uns erblickte, dank der weichen Teppiche, die in unserem Gemächern den Fußboden bedeckten, waren wir unhörbar eingetreten, verstummte sofort die Musik, und mit einer etwas tierischen Hast eilte sie in den Nebenraum, dessen Eingang ein großer Vorhang aus weißem Atlasstoff schloss, der mit allerlei chinesischen Figürlein in farbiger Seide bestickt war. Diese Frauensperson, welche mit solcher Hast hinter dem Vorhang verschwand, war, wie ich später fuhr, die leibliche Schwester des Nikolai und ebenfalls eine Zwergin. Es fehlt ihr aber die Liebenswürdigkeit, die aus der ganzen äußeren Erscheinung ihres sanften Bruders sprach. Nikolai folgte seiner Schwester hinter den Vorhang, nachdem er mich gebeten hatte, auf einem Sessel Platz zu nehmen. Während der halben Stunde, welche ich warten musste, empfand ich eine gewisse Bitterkeit im Munde, die mir noch aus meiner Kindheit von den Schulprüfungen her so gut im Gedächtnis geblieben war. Aber auch das nahm ein Ende. Hinter dem Vorhang vernahm ich die Worte, »Nun, zeig mir mal den klugen Popen, der, wie ich höre, gewohnt ist, die Wahrheit zu reden.« Wie auf den Wink eines Zauberers an unsichtbaren Schnüren gezogen, teilte sich der Vorhang plötzlich und die Bojarin Bladomassowa stand vor mir. Ihre Stimme, die ich zuvor gehört hatte, widerlegte schon meine Meinung von ihrer Hinfälligkeit, und ihre Erscheinung tat es noch mehr. In einer Fülle der Kraft, die schien es nie versiegen konnte, stand die Bojarin vor mir. Von Wuchs nicht groß und auch nicht besonders üppig, scheint sie gleichsam über allem zu herrschen. Auf ihrem Antlitz liegt der Ausdruck einer großen Strenge und Wahrhaftigkeit, und nach den Zügen zu schließen, muss es einstmals sehr schön gewesen sein. Ihr Gewand ist seltsam und zu der heutigen Zeit wenig passend. Ein Halbrock aus hellem Tuch, darunter ein Samtrock, grell, orange-gelb, und gelbe Stiefelchen auf hohen silbernen Absätzen. Um den Kopf windet sich mehrfach wie bei einer Türkin ein großer brauner Schal. In der Hand hielt sie einen Stock mit einem Amethystknopf. Zu ihrer Rechten stand Nikolai Afanasjewitsch, zu ihrer Linken Maria Afanasjewna. Hinter ihr der Pfarrer der Dorfkirche, Vater Alexei, ein entlassener Leibeigener, der auf ihre Anordnung zum Priester geweiht worden war. »Guten Tag«, sagte sie, ohne den Kopf auch nur im geringsten zu senken. »Es freut mich, dass ich dich zu sehen bekomme.« Ich erwiderte ihren Gruß mit einer Verbeugung, welche recht ungeschickt war, glaube ich. »Komm her und segne mich«, sagte sie. Ich trat zu ihr und segnete sie. Sie ergriff meine Hand, um sie zu küssen, was ich auf jede Weise zu verhindern suchte. »Zieh deine Hand nicht weg«, sagte sie, als sie es bemerkte. »Ich huldige dir nicht, sondern deinem Amte. Setz dich, und wir wollen ein wenig miteinander bekannt werden.« Wir setzten uns, das heißt sie, ich und der Vater Alexei. Die Zwerge stellten sich zu beiden Seiten der Herrin auf. »Vater Alexei hat mir gesagt, dir sei die Gabe der Rede und ein klarer Verstand verliehen. Er selber versteht nichts davon, er hat's aber wohl von den Leuten gehört. Ich habe lange schon keine klugen Leute gesehen, und da wollte ich dich einmal zu meiner Zerstreuung anschauen. Sei mir alten Frau deswegen nicht böse. Man hat dich hergeschickt«, fuhr sie fort, »die Altgläubigen zu bekehren?« »Ja«, erwiderte ich. Mit meiner Nennung hierher war auch diese Absicht verbunden. »Ich meine«, sagte sie, »es ist ein nutzloses Unterfangen. Den Dummen belehren und den Toten kurieren zu wollen, ist eins des anderen wert.« Ich weiß nicht mehr, in was für Worte ich meine Antwort, dass ich nicht alle Altgläubigen für dumm halte, kleidete. »Nun, wenn du sie für so klug hältst, wie viele hast du schon auf den rechten Weg geleitet?« »Noch kann ich mich keiner Folge rühmen«, entgegnete ich, »aber das hat seine Gründe.« »Sie?« »Was für Gründe meinst du?« »Ich? Man behandelt sie nicht in der entsprechenden Weise, und das Übel wächst infolge des Wankelmuts, den sie in der orthodoxen Gemeinde und auch bei der Geistlichkeit selbst beobachten.« »Sie?« »Du sagst übel? Was ist denn an ihnen so übels? Harmlose Narren vor dem Herrn sind sie, deren ganze Sünde darin besteht, dass sie zu viel Bücher gelesen haben.« »Ich?« »Allein der rechtgläubige Altar leidet unter solcher Spaltung.« »Sie?« »Ihr solltet diesem Altar Treue dienen und nicht zum Kramladen machen, dann würde keiner von euch abfallen. Ihr handelt ja aber alle mit dem Heil wie andere Leute mit Tuch.« Ich schwieg. »Sie?« »Bist du verheiratet oder Witwer?« »Ich?« »Verheiratet.« »Sie?« »Nun, wenn Gott dich mit Kindern segnet, dann nimm mich zur Taufpatin. Ich tu's gerne, selber komme ich nicht zur Taufe. Ich schicke meine Zwergin, aber wenn du das Kind hierher bringst, will ich selber halten.« Ich dankte und fragte sie, »Eure Exzellenz haben Kinder wohl gerne?« »Welcher gescheite Mensch hat sie denn nicht lieb? Ihrer ist das Reich Gottes.« »Exzellenz leben schon lange allein.« »Sie?« »Ganz allein, sehr, sehr lange schon.« Und sie seufzte. »Ich?« »Die Einsamkeit ist oft sehr schwer zu tragen.« »Sie?« »Bist du denn nicht einsam?« »Ich?« »Wie kann ich denn einsam sein, wenn ich eine Frau habe?« »Sie?« »Ja, versteht denn deine Frau alles, was dich als Mann von Verstand quälen und betrüben kann?« »Ich?« »Meine Frau macht mich glücklich und ich liebe sie.« »Sie?« »Du liebst sie? Ja, aber du liebst sie mit dem Herzen und mit den Gedanken deiner Seele bist du doch einsam. Bedauere mich nicht, dass ich so einsam bin. Jeder, der in seinem Hause über die Nase seines Bruders hinaussieht, ist einsam mitten unter den Seinigen. Ich habe auch einen Sohn, aber es sind bald 3 Jahre, dass ich ihn nicht mehr gesehen habe. Es ist ihm wohl zu langweilig in meiner Gesellschaft.« »Ich?« »Wo befindet sich Ihr Herr Sohn?« »Sie?« »In Polen. Er ist Regimentskommandeur.« »Ich?« »Es ist ein ruhmvolles Werk, die Feinde des Vaterlandes zu bezwingen.« »Sie?« »Ich weiß nicht, wie viel Ruhm uns das bringt, dass wir uns mit diesen Polacken immer noch herumschlagen. Meiner Ansicht nach zeugt das nur von unserer Schlamperei. Wir werden schon fertig. Die Zeit kommt noch. Sie? Die kommt nie, weil sie schon vorüber ist. Wir haben immer so dagestanden, wie die Schnepfe im Sumpf. Der Schnabel ist so lang und der Schwanz ist so lang. Ziehen wir den Schnabel raus, bleibt der Schwanz stecken. Ziehen wir den Schwanz raus, steckt der Schnabel drin. Wir schaukeln hin und her, dass alle Narren ihre Freude dran haben. Einmal kommen wir den Pol mit der Knute und das andere Mal küssen wir ihren Schlaumpollenen die Händchen. Es ist eine Sünde und Schande, die Leute so zu verderben. Und doch, sagte ich, hält unsere Armee die Polen im Zaum, dass sie uns keinen Schaden zufügen können. Niemand hält sie im Zaum, antwortete sie. Und diese Polen wären uns gar nicht gefährlich, wenn wir uns gegenseitig nicht fressen wollten. Dieses Urteil, Eurer Exzellenz, meinte ich, scheint mir doch etwas zu schroff. Sie? Die Wahrheit ist nie zu schroff. Sie erinnern sich doch gewiss noch des Jahres 1812, bemerkte ich. Was für eine Einmütigkeit zeigte Russland damals. Sie? Jawohl, ich erinnere mich sehr gut. Ich selbst habe aus diesem Fenster zugesehen, wie unsere Kosaken meine Bauern prügelten und meine Speicher plünderten. Nun, sagte ich, so etwas kann ja vorgekommen sein. Ich will die Kosaken keineswegs verteidigen, aber wir haben uns trotz alledem heldenmütig behauptet gegen den Mann, vor dem ganz Europa im Staube lag. Sie? Ganz recht, weil der liebe Gott und der Frost uns zu Hilfe kamen, haben wir uns behauptet. Dieses ebenso verächtliche als ungerechte Urteil machte auf mich einen so unangenehmen Eindruck, dass ich, ohne mein Unbehagen zu verbergen, erwiderte, »Glauben, Exzellenz, im Ernst, dass in Russland einzig der Zufall regiert? Einmal mag's Zufall sein und noch einmal Zufall, aber beim dritten Male lassen Sie doch auch die Weisheit und den Heldenmut der Führer des Volkes gelten.« Alles ist Zufall, mein Bester. Und in allem, was mit diesem Reiche geschieht, sehe ich neben dem Willen Gottes bisher nichts als Zufälligkeiten. Hätten deine Altgläubigen den langen Peter umgebracht, so säßen wir heute noch auf unserem vielgerühmten Grund und Boden nicht als mächtiger Staat, sondern als sowas wie die Bulgaren in der Türkei und würden diesen selben Polen die Hände küssen. Eins nur gereicht uns zu Lobe, dass unser so viele sind. Es dauert lang, bis wir einander aufgefressen haben. Das ist uns eine gute Gewähr für die Zukunft. Das ist traurig, sagte ich. Lass dich's nicht bekümmern. Andere Länder bauen auf ihren Ruhm. Unseres wird auch durch Schimpf stark. Aber nun haben wir genug geredet. Ich bin schon müde geworden. Leb wohl. Und wenn was Schlimmes passiert, komm nur zu mir und beklage dich. Sieh nicht drauf, dass ich solch ein verschrumpfter Pilz bin. Der Pilz steht zwar im Wald, aber man weiß auch in der Stadt von ihm. Und wenn sie über dich herfallen, so freu dich drüber. Wärst du ein Grieche oder ein Dummkopf, so täten sie es nicht, sondern würden dich loben und den anderen als Beispiel hinstellen. Nachdem sie gesprochen, wandte sie sich zur Zwergin, welche während unseres ganzen Gespräches ein Paket in der Hand hielt, ließ es sich geben, reichte es mir und sagte, »Bring das in meinem Namen deiner Pfarrerin. Es sind Korallen, die ich früher getragen, 2 Stück Stoff zu Kleidern und Leinwand für den Hausgebrauch. Und für dich habe ich hier einen Rubinring.« Dieses Geschenk machte mich bei aller schlichten Herzlichkeit, mit der es überreicht wurde, doch etwas verlegen, und während ich die Korallenketten, die Seidenstoffe und den hell leuchtenden Rubin betrachtete, sagte ich, »Exzellenz, ich bin Ihnen für diese schmeichelhafte Aufmerksamkeit sehr dankbar. Die Sachen sind aber so prächtig, und meine Gattin ist eine ganz schlichte Frau.« »Nun«, unterbrach sie mich, »umso besser, wenn du eine einfache Frau hast. Wo der Mann und die Frau alle beide die Hosen anhaben, da kommt nichts Gescheites heraus. Es ist immer das Beste, wenn die Frau ihren Weiberrock anbehält. also mag sie sich aus dem da ein paar Röcke nähen. Hiermit war unser Gespräch beendet, und ich muss gestehen, diese Frau erfüllte mich mit großer Bewunderung. Was mich aber meisten wundert, das ist meine Unsicherheit ihr gegenüber. Woher kam es, dass mir die Zunge im Gaumen kleben blieb, als wenn ich etwas zu fürchten hätte? Und wenn ich dann zu reden versuchte, so kam alles so armselig heraus. Sie aber lenkte das Gespräch, ganz nach ihrer Laune, und gab ich mir Mühe, recht klug zu scheinen, damit ihre Enttäuschung nicht gar so groß sei, so achtete sie gar nicht darauf. Ihre Worte kamen scheinbar ganz unvorbereitet. Sie schien so auf eine Prüfung meines Verstandes nicht abgesehen zu haben. Und doch kann ich's nicht vergessen. Worin liegt diese ihre Gewalt? Ich glaube, in jener feinen Weltbildung, welche unsere geistlichen Erzieher verachten, ohne zu bedenken, dass sie uns dadurch der so sehr notwendigen Findigkeit und Gewandtheit im Verkehr mit Menschen der großen Welt berauben. Aber dieser Tag sollte damit noch nicht schließen. Es kam noch ein seltsames Erlebnis. Kaum hatte ich mich an der Freude meiner biedern Natascha über die Geschenke geweidet, da packte auch dieser ehrenwerte Zwerg Nikolai Afanasjewitsch seine Gaben aus. Zuerst überreichte er mir ein paar gestrickte baumwollene Hosenträger, weiß mit roter Borte, und meiner Gattin ein Kopftüchlein aus zarter Kaninchenwolle. Während ich noch über die Seltsamkeit dieser neuen, unerwarteten Gaben staunte, entnahm er seiner Tasche ein paar wollene Strümpfe für unsere Dienstmagd Aksinja, die eben den Samovar brachte. »Was ist denn das für ein Schenktag?« rief ich unwillkürlich aus und wagte nicht, den Geber durch eine Ablehnung zu kränken. Er antwortete mir, es seien alles Arbeiten seiner eigenen Hand. »Da ich dank meiner Wohltäterin nicht zu arbeiten brauche und nichts anderes gelernt habe, so beschäftige ich mich immer mit Stricken, um nicht müßig zu sein und die Freude zu haben, diesem und jenem etwas von meinen Erzeugnissen zu schenken.« Dieser Herzenseinfalt gefiel mir so, dass ich den kleinen Mann umarmte und ihn mit Küssen fast erstickte. Werde ich meinen heutigen Bericht überhaupt je zu Ende bringen? Mit dem Weggang des Dieners der Bojarin Blatavassowa nahmen die Wunder des Tages immer noch kein Ende, denn als Aksinja die Türe des Vorzimmers für die Nacht schließen wollte, entdeckte sie, dass am Kleiderständer etwas hing, was nicht uns zu gehören schien, und als Natascha und ich auf ihren Ruf hinauskamen, fanden wir erstens einen dunkelbraunen Leibrock aus französischem Gradenablähstoff, zweitens einen reich gestickten Kammgarngürtel mit purpurroten Bändern, drittens eine Kutte aus kostbarem grünen, unzerschnittenen Samt und viertens in ein langes Stück Kaliko gewickelt, ein vollständiges Messgewand. Wir waren alle ganz verblüfft über diesen Fund und wussten nicht, wie wir uns seine Herkunft erklären sollten. Da bemerkte Aksinja als erste ein Kärtchen am Knopf des Kragens der Kutte befestigt, auf dem mit runder Schrift, so sagen ägyptischen Stils, geschrieben stand: »Gedenke, mein Freund Zawelitsch, in deinen Gebeten der Marktgottes Marfa.« Wir wussten uns vor Erstaunen nicht zu lassen, aber was war zu tun? Indem wir das neue Messgewand auf dem Tisch ausbreiteten, erlebten wir eine neue Überraschung. Als Natascha das Schultertuch auseinanderfaltet, fällt ein versiegeltes Kuvert mit meiner Adresse heraus, welches 500 Rubel und einen winzig kleinen Zettel enthält, auf dem von derselben Hand geschrieben steht: »Damit das Los deiner Familie im Fall eines Unglücks dich nicht beunruhige, wenn du vor dem Altar stehst, kaufe dir eine Karte und pflanze Kürbisse an. Dann wirst du ungestörter an den Ausbau des Gottesreiches denken können.« Wofür wird mir das zuteil? Warum denkt sie nicht so wie der Konsistorialsekretär und der Schließer, dass es leichter sei, am Reiche Gottes zu bauen, wenn man nichts habe, auf dem man sein Haupt hinlege? Nun ist auch der Pope Zawelitsch nicht mehr heimatlos. Jetzt soll auch er sein Hüttlein haben. Aber ach, es muss gesagt werden, dem Zufall verdankt er das. 6. Dezember. Gestern brachte ich das von der Gutsherrin geschenkte Messgewand in die Sakristei und heute amtiere ich darin. Es passt mir ausgezeichnet. Sonst, wenn ich die Gewänder meines verstorbenen Vorgängers anlegen musste, der von sehr kleiner Statur war, erschien ich, langer Kerl, nicht in aller Herrlichkeit der Kirche, sondern sah aus wie ein Sperling, dem man die Schwanzfedern ausgezupft hatte. 9. Dezember. Sonderbar, der Propst zieht mir ein schiefes Gesicht, aber da ich mir keiner Schuld ihm gegenüber bewusst bin, bin ich ganz ruhig. 12. Dezember. Es gab eine Auseinandersetzung zwischen mir und dem Propst. Weswegen? Wegen des bladomasschen Messgewandes. Es sei nicht in der vorschriftsmäßigen Weise nach der Kirche geschaffen worden. Und dann fügte noch hinzu, es gingen allerlei Gerüchte, dass ihr noch etwas von ihr erhalten hättet. Soll es etwa heißen, dass ich nicht alles, was der Kirche zukommt, abgeliefert habe, sondern etwas davon gestohlen habe? 1. Januar. Segne das neue Jahr mit deiner Gnade, Herr, und dem Popen Savelic zu seiner neuen Fahrt in die Gunmausstadt. Ich glaube, dass vor diesen Widersachern auch kein Weihwasser schützt. 20. Januar. Diese Zeilen schreibe ich in der schmutzigsten Kammer des bischöflichen Hofes im Seminarflügel. Dem Gouverneur ist mitgeteilt worden, dass mein Subdiakon Ukian den Schismatikern eines ihrer alten Psalmenbücher zurückgegeben hat, welches mit den anderen bei der Aufhebung der Djevschen Kapelle konfiszierten Büchern bei mir in Verwahrung war. Die Begebenheit ist wahr, ich hatte sie aber verheimlicht. Erstens, weil sie mir unwichtig dünkte, zweitens, weil ich den wahren Grund kannte, die Armut, die den Subdiakon Ukian so weit gebracht hatte. Aber diese Bagatelle wird mir nun als furchtbares Verbrechen angerechnet. Ich bin unter Aufsicht gestellt und in die Seminarbrauerei geschickt worden, um Quas zu brauen. 9. April. Ich habe meine Zeit abgebüßt und bin zum häuslichen Herde zurückgekehrt. Tief rührten mich die Tränen meiner Frau, die sich bitter um mich gehärmt hat, aber noch mehr rührten mich die Tränen der Frau des Subdiakon Ukian. Von sich schwieg die gute Frau ganz und dankte nur mir, dass ich für ihren Mann gelitten. Den Ukian selbst hat man in ein entferntes Kloster verbannt, allerdings nur für ein Jahr. Die Frist ist so kurz, dass die Seinen nicht umzukommen brauchen, auch wenn sie nichts zu essen bekommen. Sie kommen so dem lieben Gott näher, wie die Herren im Konsistorium behaupten. 20. April. Der liebenswürdige Zwerg war wieder hier und teilt mir mit, Marfa Andreevna hätte angeordnet, dass ich alljährlich dreimal zu St. Nikolai im Sommer, im Winter und zu Epiphanias aufgefordert werde, in der Kirche von Bladavasova die Messe zu zelebrieren, wofür mir durch den Verwalter ein Gehalt von 150 Rubel, also 50 Rubel für jede Messe, abbezahlt werden solle. Oh, diese Zufälle! Weiß Gott, ich werde bald anfangen, sie zu fürchten. 15. August. Der Glöckner Jeff Dittich ist aus der Gouvernementsstadt zurückgekehrt und hat erzählt, zwischen dem Bischof und dem Gouverneur sei ein Zwist wegen einer gegenseitigen Visite ausgebrochen. 2. Oktober. Das Gerücht vom Visitenstreit bestätigt sich. Der Gouverneur hat, wenn er an Staatsfeiertagen dem Gottesdienst im Dom beiwohnt, die Gewohnheit, sich dabei laut zu unterhalten. Da beschloss der Bischof, ihm dies abzugewöhnen und schickte seinen Stabträger zu seiner Exzellenz, mit der Bitte, dieselben wollten sich doch anständiger betragen. Der Gouverneur nahm die Botschaft mit sehr hochfahrender Miene entgegen und fing nach kurzer Zeit wieder an, laut mit dem Gendarmoberst zu sprechen. Diesmal aber unterbrach der Bischof die Liturgie und sagte vernehmlich, »Gut, Exzellenz, ich werde warten. Wenn Sie fertig sind, fahre ich fort.« Ich kann diese Handlungsweise des Bischofs nur billigen. 8. November. Ich habe das Epigonation erhalten. Ich weiß nicht, wie ich zu dieser Auszeichnung komme. Soll ich es etwa dem Visitenstreit zuschreiben und dem Umstande, dass der Gouverneur mir nicht grün ist? 6. Januar 1837. Wieder eine Neuigkeit. Der Bischof hat zu Neujahr die Tochter des Gouverneurs zurückgewiesen, als sie in Handschuhen zu ihm hintrat, um den Segen zu empfangen. »Zieh erst das Hundefell von deiner Hand«, sagte ihr. 17. März. Der Oberpfarrer von der Epiphanias-Kirche kam nachts mit dem Venerabile von einem Kranken und wurde von einer Patrouille auf die Polizeiwache gebracht, angeblich weil er betrunken war. Am nächsten Tage machte ihm der Bischof einen Besuch im vollen Ornat. »O du polackischer Kanzleivorsteher, dieses Stücklein kann dir teuer zu stehen kommen.« 18. Mai. Der Bischof ist in eine andere Diözese versetzt worden. 16. August. Ich war beim neuen Bischof. Er scheint ein verständiger und charakterfester Mann zu sein. Wir sprachen über die Lage der Geistlichkeit und er befahl mir, einen Bericht darüber aufzusetzen. Er sagte, ich wäre ihm von seinem Vorgänger aufs Beste empfohlen worden. Dank dir, armer, schmählich geschlagener Alter, für dein gutes Wort. 25. Dezember. Ich weiß nicht, was ich von mir denken soll, wozu ich geboren und berufen bin. Meine Pfarrerin macht mir Vorwürfe, dass ich sogar am heutigen Weihnachtstage arbeite. Aber es gibt für mich kein schöneres Vergnügen als diese Arbeit. Ich schreibe meinen Bericht über die Lage der Geistlichkeit mit einer Freude und einer Liebe, die ich gar nicht auszudrücken vermag. Betitelt habe ich die Schrift »Über die Lage der orthodoxen Geistlichkeit« und über die Mittel, durch welche sie zum Nutzen der Kirche und des Staates gebessert werden könnte. Ich glaube, es ist gut so. Nie noch habe ich mich so glücklich und so stolz gefühlt, so gütig und so reich an Kraft und Verstand. 1. April. Mein Bericht ist dem Bischof eingereicht. Meine Pfarrerin meinte, ich hätte es heute nicht tun sollen, denn der 1. April sei ein trügerischer Tag. Wollen wir sehen. 10. August. Ich bin Oberpfarrer geworden. 4. Januar 1839. Heute kam ein Schreiben aus dem Konsistorium und mein ahnungsvolles Herz schlug freudig. Aber es bezog sich nicht auf meinen Bericht, sondern meldete nur, dass mir das Brustkreuz verliehen sei. Vielen, vielen Dank. Aber das Schicksal meines Berichts bekümmert mich doch. 8. April. Ich bin zum Propst ernannt. Von meinem Bericht ist immer noch nichts zu hören. Ich weiß nicht, wie man diese Posaunen zum Dröhnen bringen soll. 10. April 1840. Nun bin ich schon ein Jahr Propst. Von meinem Bericht ist immer noch nichts zu vernehmen. Der Aberglaube der Pfarrerin ist doch nicht so unvernünftig. Heute machte sie mich wieder lachen. Sie meinte, ich hätte meine Sache vielleicht sehr gut geschrieben, aber nicht richtig unterschrieben. 20. Juni 1841. Ich ging trocken mitten durch das Meer und ward gerettet von der Ägypter Bosheit. Darum will ich Lob singen dem Herrn, solange ich lebe. Was hat sich mit mir begeben? Was habe ich erdulden müssen? Und wie bin ich nach alledem wieder an Gottes Tageslicht gekommen? Neugierig bin ich, was du wohl tun magst, Dichter von Fabeln, Balladen, Erzählungen und Romanen, wenn du in dem Leben, das dich umgibt, keine Fäden zu entdecken behauptest, die es wert wären, in deine Vergnüglichkeit zu lesende Fabel geflochten zu werden. Oder kümmert dich, der du der Menschensitten zu bessern dich vermissest, jenes wirkliche Leben gar nicht, das die Erdenmenschen leben, sondern suchest du nur nach einem Vorwand zu leerem Geschwätz? Ist dir bekannt, was für ein Leben ein russischer Pope führt? Dieser unnütze Mensch, den man deiner Meinung nach vielleicht unnötigerweise herbeirief, deinen Eintritt ins Leben zu begrüßen und den man abermals auch wieder deinen Willen rufen wird, dass er dich zum Grabe geleite? Weißt du, dass das elende Leben dieses Popen nicht arm ist, sondern überreich an Noten und Abenteuern? Oder meinst du, dass seinem Weihrauchherzen Edelleidenschaften fremd sind und dass es keine Schmerzen empfindet? Oder willst du von deiner Dichterhöhe mich, dem Popen, deiner Aufmerksamkeit überhaupt nicht würdigen? Oder wähnst du, meine Zeit sei schon vorbei und das Land, das dich und mich geboren und aufgezogen, brauche mich nicht mehr? O du Blinder, sage ich, wenn du das Erste denkst. O du Narr, sag ich, wenn du das zweite denkst und dich bemühst nicht, mich aufzurichten und zu beleben, sondern einen Stein auf mich zu wälzen und des Erstickenden zu spotten. Aber ich wende mich vom Philosophieren zu jener Begebenheit, die mich Philosophieren gemacht hat. Ich bin nicht mehr Propst und hätte fast auch mein Priesteramt verloren. Wofür? Dafür. Ich will die ganze Geschichte ausführlich erzählen. Im März dieses Jahres besuchte der Gouverneur auf der Durchreise unsere Stadt, aus welchem Anlass der Adelsmarschall ein Fest gab. Ich benutzte diese Gelegenheit, um mich beim Gouverneur über die Gutsherren zu beschweren, welche ihre Bauern mit Arbeiten auch an Sonntagen und sogar an den 12 großen Festtagen überhäufen, sodass das arme Volk noch ärmer wird, denn in vielen Dörfern ist jetzt weder Roggen noch Hafer zu finden. Kaum aber hatte ich dieses Wort, Hafer, ausgesprochen, als der hohe Herr in heftigen Zorn geriet und mir abrückte, als wäre ich ein giftiges Tier, und schrie, »Was kommt ihr mir mit eurem Hafer auf den Hals?« Und dann ging es los, ich bin dies und das und jenes, und zuletzt, »Ich bin doch nicht der heilige Nikolaus, ich handle nicht mit Hafer.« Das konnte ich nicht dulden und erwiderte, »Ich muss eurer Exzellenz als eine mit den Glaubenslehren wenig bekannte Persönlichkeit vor allem darauf aufmerksam machen, dass St. Nikolaus Bischof war und keinerlei Handel trieb. Ferner aber müssten sie wissen, dass unser rechtsgläubiges Volk der Priester und Diakonen bedarf, denn das ist bisher das Einzige, das wir noch nicht von den Deutschen übernommen haben.« Der Gouverneur lachte boshaft und sagte, »Nur keine Furcht, Herr Pfarrer, wenn der Pfuhl erst da ist, kommen die Teufel von selbst.« Diese letzte Rede war für mich bitterer als die erste. Wer sind diese Teufel und was meint der Schandmaul mit dem Pfuhl? So dachte ich im Zorne und konnte nicht stillschweigen, sondern sagte zu dem Herrn, dass ich aus Achtung vor meinem Amte ihn auch diesmal nicht als Teufel bezeichnen wolle. Und was war die Folge? Heute bin ich Propst gewesen und ich danke dir, Herr, mein Gott, dass ich nicht auch des Priesteramtes beraubt und exkommuniziert bin. Nein, solche Dinge mögt die modernen Geschichtenschreiber nicht behandeln. Ihr denkt nicht daran, den Leuten zu erzählen, wie schwer mir ums Herz ist. 3. September. Das Herbstwetter stimmt mich unsagbar trübe. Ich war gewohnt, immer in Tätigkeit zu sein, und nun quält mich das Nichtstun. Ich treibe die Torheit schon so weit, dass ich oft insgeheim, wo meine Gattin es nicht sehen kann, still für mich weine. 27. Januar 1842. Ich habe mir bei einem Juden für 7 Rubel eine Spieldose und ein Damespiel gekauft. 18. Mai. Ich habe mir einen Zeisig angeschafft und lehre ihn zur Spieldose singen. 2. März 1845. 3 Jahre sind vergangen, ohne dass ich in meinem Leben etwas geändert hätte. Ich habe mein Haus bestellt und in den Kirchenvätern und Geschichtsschreibern gelesen. Zu 2 Schlüssen bin ich gekommen und möchte sie gerne beide für falsch halten. Der erste ist, dass das Christentum in Russland überhaupt noch gar nicht gepredigt worden ist. Und der zweite, dass die Ereignisse sich wiederholen und man sie voraussagen kann. Über den ersten Schluss redete ich einmal mit meinem sehr verständigen Amtsbruder, dem Vater Nikolai, und war sehr erstaunt, wie er das aufnahm und mir beistimmte. »Ja«, sagte er, »das ist unbestreitbar. Wir werden in Jesu Namen getauft, aber wir nehmen Jesum nicht in uns auf.« Also bin ich es nicht allein, der das sieht. Andere sehen es auch. Warum erscheint es aber ihnen allen nur lächerlich, während es mich bis aufs Blut peinigt? Neujahr 1846. Es sind mehrere Polen zu uns in die Verbannung geschickt. Über das Schicksal meines Berichts ist mir noch immer nichts bekannt. Ich interessiere mich lebhaft für die politischen Wirren, die im Westen im Anzuge sind, und habe in Anbetracht dessen eine politische Zeitung abonniert. 6. Mai 1847. Es sind noch 2 Neupolen zu uns gekommen. Der Vater Luisius Kornakewitsch und Pan Ignatschi Dermanitski. Letzterer ist noch ein ganz junger Mann, aber bereits eine komplette Kanaille. Unsere Stadthauptmannsfrau, die ja selber Polin ist, hat sich mit einem ganzen Schwarm von Landsleuten umgeben und begünstigt Letzteren vor allen anderen. 20. November. Ich bemerke etwas ganz Erstaunliches und Unbegreifliches. Die Polen werfen sich bei uns geradezu Herren auf. Man kann durch sie bei der Gouvernementsverwaltung alles erreichen, denn der Dermanitski erweist sich als intimer Freund jenes Kanzleivorstehers, den ich in so guter Erinnerung habe. 5. Februar 1848. Was ich mein Lebtag nicht hatte tun wollen, habe ich jetzt getan. Ich habe mich über die Polen beschwert, denn ihr Benehmen übersteigt jegliches Maß. Nicht genug, dass sie sich seit langem schon öffentlich über die Zeitungsmeldungen lustig machen und behaupten, es sei gar nicht so, wie die Blätter berichteten, sondern geradezu umgekehrt. Nicht wir schlügen die Feinde, sondern wir würden geschlagen. Sie gehen auch schon von bloßen Worten zu Taten über. Bei der Totenmesse für die gefallenen Krieger erhoben sie mit der Stadthauptmannsfrau ein derart unziemliches Gelächter, dass der Oberpfarrer einen Kirchendiener zu ihnen schickte, mit der Bitte, sich entweder ruhig zu verhalten oder die Kirche zu verlassen. Worauf sie lächelnd hinausgingen. Und als wir mit dem Klerus nach Beendigung des Gottesdienstes am Kolonialwarenladen der Gebrüder Lialien vorübergingen, trat einer von dem Polen mit einem Glase Punsch in der Hand vor die Tür und rief, die Stimme des Diakons nachahmend, »Wie noch dann heißen?« Ich begriff, dass es eine Verspottung des Kyrie Eleison sein sollte und habe es in meiner Beschwerde auch so erwähnt. 1. April, abends. Meine Beschwerde über das Benehmen der Polen hat, so scheint es, wenn auch spät, doch eine gewisse Wirkung gehabt. Heute früh kam der Chef der Gendarmen in die Stadt und berief mich zu sich und fragte mich lange nach allen Einzelheiten. Ich erzählte ihm, wie es gewesen, und er teilte mir mit, dass all diesen polnischen Gemeinheiten bald ein Ende gemacht werden solle. Ich fürchte nur, dass all dies wieder mal recht zum Possen am 1. April gesagt sein wird. Ich fange an, aber zu glauben, dass dieser Tag wirklich ein trügerischer Tag ist. 7. September. Der 1. April scheint diesmal doch nicht gedrogen zu haben. Karnakewitsch und Dermanitski sind beide in die Gouvernementsstadt versetzt worden. 25. November. Unser Stadthauptmann nebst Gemahlin haben uns verlassen. Er ist zum Polizeimeister in der Gouvernementsstadt ernannt worden. Die Strafe ist noch zu ertragen. 5. Dezember. Der neue Stadthauptmann ist angekommen. Er nennt sich Hauptmann Mrakowski. Der Name kommt vom Wort Mrak, die Finsternis. O Herr, du allein weißt, wann auch etwas vom Licht zu uns kommen wird. 9. Dezember. Heute war ich beim neuen Stadthauptmann zum Frühstück. Liebenswürdig sind sie beide, er sowohl wie die Gattin. Nachdem er gehörig getrunken hatte, sang er uns vor. Denkst du dran, mein tapferer Kampfgenosse? Unser Söhnchen, ein munterer Bub in einem russischen Hemd, sang auch. Heil dir, Meister Frost, bist ein wackerer Russe. Das sind mir doch Neuigkeiten. Aus dem Gespräch mit besagtem Ratschkowski ist mir vor allem die Geschichte von einem Professor der Moskauer Universität bemerkenswert, der seinen Abschied erhalten haben soll, weil er in einer Festrede gesagt hatte, nun quam de Republica desperandum, was bedeuten sollte, man darf niemals am Staat verzweifeln. Aber ein Kanzleiweiser legte es so aus, er hätte sagen wollen, man dürfe nie an der Republik verzweifeln. Daraufhin ward der Professor gebeten, sein Entlassungsgesuch einzureichen. Es ist kaum glaublich. 20. Dezember. Nein, der 1. April ist nicht nur trügerisch, sondern auch rätselhaft. Ich will ja nicht alles erzählen, was mir bei meiner diesmaligen Fahrt nach der Gouvernementsstadt widerfuhr. Nur das eine sei gesagt, dass ich beschimpft und geschmäht worden bin. In jeder Weise. Es fehlte nur noch, dass sie mich für meine Beschwerde geschlagen hätten. Ich weiß nicht, wem ich es zu verdanken habe, da er selbst auf mich losfuhr und mich anschrie, man werde meine Ränke schon satt. Ich vermochte nichts zu erwidern, denn so wie ich nur die Lippen bewegte, hieß es gleich »Schweig«. So musste ich alles hinunterschlucken und bin nun wieder daheim. Wie eine Henne, die man mit Nesseln verprügelte. Nur das eine begreife ich nicht. Warum erklärt man meine Tat, die ja vielleicht unvorsichtig war, durch nichts anderes, durch meine Unbildung oder durch mein Ungeschick, sondern, was meint ihr wohl, durch Missgunst? Weil nämlich jene Polen mich nicht in ihre Gesellschaft aufgefordert und mich nicht trunken gemacht, obzwar ich, Gott sei gelobt, niemals ein Trinker gewesen. Von diesem Geringen auf das Große schließend, gedenke ich der Worte der französischen Jungfrau Charlotte Corday d'Hermon, welche sie in ihrem letzten Brief von ihrer Hinrichtung schrieb, dass sich nämlich unter neuen Völkern wenig Patrioten fänden, welche die einfache patriotische Leidenschaft verstehen und an die Möglichkeit, ihr Opfer zu bringen, glauben können. Überall nur Egoismus und alles wird durch ihn erklärt. Wenn ich nur unsere Leute sehe, so bin ich geneigt, Charlotte Corday d'Hermon Recht zu geben. Richte ich meinen Blick dann aber auf die Polen, denen jeder Zugvogel ein Lied von der Heimat singt, oder auf unsere Altgläubigen, die trotz allen Kränkungen und Unterdrückungen nicht aufhören, ihr russisches Land zu lieben, dann muss ich ihr widersprechen und behaupten, es gibt doch noch Vaterlandsliebe unter den Menschen. So weit kommt man auf seine alten Tage, dass man sogar an den Polacken etwas zu loben findet. Allein ich will mich fortan an das Wort halten, das ich neulich so viele Male zu hören bekam. Schweig. Nun quam de Republica Desperandum. 2. Januar 1849. Ich bin bei allen Altgläubigen gewesen und habe mir die Silberlinge rausschicken lassen. Ich kann mich dem nicht mehr widersetzen, allein es tut mir hin und wieder bitter weh. Ich musste es aber tun, damit meine Pfarrerin nächstens nicht noch zur Subdiakonsfrau wird. Denn nach dem, was ich erlebt habe, ist alles möglich. 1. Januar 1850. Das Jahr ist still und friedlich dahingegangen. Ich habe meine Wohltäterin Marfa Andreevna Bladamassowa zu Grabe getragen. Sie starb, nachdem sie 5 Kronenträger überlebt hatte. Elisabeth, Peter, Katharina, Paul und Alexander. Mit 2 von ihnen hat sie auf Gesellschaften getanzt. Nächstes Jahr will ich einen Anbau an mein Häuschen machen, denn ich bin einer Schwäche verfallen. Ich finde viel Vergnügen am Präferenzspiel und habe mir aus Langeweile das Rauchen angewöhnt. Das macht neue Ausgaben. Anfangs rauchte ich nur spaßeshalber beim Stadthauptmann. Aber jetzt habe ich mir auch für zu Hause allen Zubehör angelegt. Eigentlich sollte ich es lassen. 10. Januar 1857. Ich erkenne mich selbst nicht mehr. 7 Jahre lang keine einzige Zeile hier hineingeschrieben. Mein Leben ist seltsam, denn es ist ein sattes und behagliches geworden. Ich las eben alles nach, was ich seit dem Tage meiner Ordination eingetragen. Es ist bemerkenswert, wie so ganz anders ich in diesen Jahren die Dinge betrachten gelernt habe. Ich kämpfe nicht mehr, belästige niemand und werde von keinem belästigt. Steter Tropfen höhlt den Stein. 20. Oktober. Anstelle unseres entschlafenen Diakons, des sanften Brocher, ist aus der Gouvernorstadt ein neuer Diakon eingetroffen, namens Abhiller Desnitzin. Dieser ist größer und dicker als wir alle. Wenn man seine Physiognomie und seine Statur betrachtet, muss man die Schöpferkraft der Natur bewundern. Am meisten aber gefällt mir an dem Manne seine Gutmütigkeit. Er zeigte mir die Abschrift seines Zeugnisses aus dem Seminar, in dem geschrieben stand, sittliches Verhalten gut, aber sehr tragfähig. Was bedeutet denn das? Fragte ich. Ach, nicht zum Belangen, erklärte er. Als ich wegen Fieber im Seminarlazarett lag, trug ich den kranken Theologen heimlich Schnaps zu, und zwar in gehöriger Quantität. 7. Dezember. Der Subdiakon Sergei machte mich darauf aufmerksam, dass unser Diakon Abhila ein wenig vorlaut ist. Aus falschem Ehrgeiz gibt er vielen Betern vom Lande heimlich den priesterlichen Segen. Ich habe ihm gesagt, dass er sich das in Zukunft nicht unterstehen dürfe. 15. August. Auf einem Festmahl beim Stadthauptmann kam es fast zu einem Skandal. Wieder durch einen Streit um den Verstand, und das erinnerte mich an den alten Streit, der mich einst zu lachen gemacht. Der Diakon Abhila und der Arzt stritten über mich. Der Arzt leugnete meinen Verstand, der Diakon pries ihn himmelhoch. Auf ihren Lärm und besonders auf das Geschrei des Arztes kamen wir ins Zimmer und sahen den Arzt hoch oben auf dem Schranke sitzen und verzweifelt mit den Beinen strampeln und stoßen. Abhila aber saß seelenruhig mitten im Zimmer, in einem Lehnstuhl und meinte, »Nimm ihn bitte nicht herunter. Ich habe ihn sozusagen an Wasserflüssen Babylons an die Weiden gehängt für seine Widerspenstigkeit.« Ich konnte mich des Lachens kaum erwehren, hielt aber dem Diakon eine ordentliche Strafpredigt und sagte ihm, Gewalt sei kein Beweis. Er aber machte mir dafür eine tiefe Verbeugung und wandte sich hierauf zum Arzte. Nun, jetzt siehst du wohl selbst, dass er der Justizminister ist. Es ist wunderbar, wie dieser kosakische Diakon es gleichsam fühlt, dass ich ihn vom ganzen Herzen lieb habe. Ich weiß es selbst nicht warum, aber er hat mich auch lieb. 25. August. Welch große Freude! Die katholische Geistlichkeit in Litauen hat Nüchternheitsvereine gegründet. Sie predigen gegen die Trunksucht und die Trunksucht lässt nach. Die Leute kommen zur Vernunft und die Blutsauger, die Branntweinpächter, platzen. Ach, wie gern würde ich auch in dieser Art predigen. 5. September. In einigen orthodoxen Gemeinden ist dasselbe versucht worden. Ich fürchte, ich halte es nicht aus und sage ein Wort. Aber da ich ohne Zensur nicht predigen darf, so will ich eine schlaue Intrige einfädeln und einen Mäßigkeitsverein gründen. Was soll man machen? Notgedrungen folgt man dem Beispiel des Ignatius Loyola, wenn man auf geraden Wege nicht gehen darf. 7. Oktober. Wir haben die Statuten unseres Vereins entworfen, aber bestätigt ist er noch nicht. Dagegen schreibt man, dass der Branntweinpächter sich bei dem Minister über die Prediger beklagt habe, welche das Volk vom Trinken abhalten. O du freche Kanaille, wagst es noch zu klagen und noch gar dem Minister gegenüber. 20. Oktober. Eine wahnsinnige Nachricht. Die Zeitungen melden, im Juli dieses Jahres hätten die Branntweinpächter beim Minister des Inneren über die orthodoxen Geistlichen, welche das Volk zur Nüchternheit anhalten, Beschwerde geführt und der Herr Minister hätte sie dem Oberprokurator des Heiligen Synods weitergegeben, welcher geantwortet hätte, dass der Synod den Geistlichen seinen Segen gebe an dem verdienstlichen Werke des Kampfes gegen den Missbrauch berauschender Getränke nach Kräften mitzuwirken. Aber die Pächter gaben sich nicht zufrieden und petitionierten noch einmal um Aufhebung der Verordnung des Heiligen Synods. Hierauf soll der Finanzminister dem Oberprokurator des Heiligen Synods mitgeteilt haben, dass ein völliges Verbot des Gebrauchs geistiger Getränke nicht zulässig sei, wenn es durch religiöse Drohungen, die stark auf das Gemüt des einfachen Mannes wirken und durch Ablegung von Gelübden durchgesetzt werde, weil dieses nicht nur der allgemeinen Anschauung von dem Nutzen eines mäßigen Weingenusses widerspreche, sondern auch gegen die gesetzlichen Verordnungen verstoße, aufgrund deren die Regierung die Schanksteuern verpachtet habe. Infolgedessen soll eine Verordnung getroffen worden sein, die Beschlüsse der Stadt- und Landgemeinden bezüglich der Branntweinverbote aufzuheben und keinerlei Gemeindeversammlungen in dieser Angelegenheit mehr zuzulassen. Sauf, mein armes Volk, sauf dich zu Tode. 8. November. Am Tage des Anführers aller heiligen und himmlischen Herrscharen des Erzengels Michael ward mir von der hohen Obrigkeit eine ellenlange Nase zuteil. Nicht nur von dem verbrecherischen Plan der Gründung eines Mäßigkeitsvereins hätte ich lassen sollen, sondern auch predigen dürfte ich nicht darüber, in Anbetracht von diesen und jenem und aus solchen Erwägungen und derartigen Rücksichten. Bloß der einfache Nutzen der Menschheit zählt nicht mit. Aber habe ich nicht schon genug davon geschrieben? Soll ich denn immer nur meine eigene Schmach zu Papier bringen? 1. Januar 1860. Sogar den Jahresbeginn lasse ich jetzt unbeachtet. Wie heiß fasste ich früher alles auf und wie gleichgültig bin ich jetzt geworden. Meine Pfarrerin Natalia Nikolaina sagt freilich, ich wäre auch heute noch gerade so wie einst. Aber wie könnte ich das sein? Ihr mag das mitunter wohl so vorkommen, denn auch sie hat mittlerweile das Alter der Mutter Sarah erreicht. Ich aber sehe das besser. Der Leib ist gesund und sogar fett. Aber was nutzt das, wenn die Seele schon gleichsam mit einer Rinde zu bewachsen beginnt? 27. März. Frühlingslüfte wehen und die Wasserbäche stürzen von den Hügeln. Der Diakon Abchiller bringt schon seine Sättel in Ordnung und wird bald wieder als Steppenkirgise daherspringen. Wohl ihm, dass er sich die Zeit so vertreiben kann. 23. April. Abchiller erschien heute mit Sporen, die er sich für seine Spazierritte eigens von Bisonski hatte anfertigen lassen. Schlimm, dass er in nichts Maß zu halten versteht und jedes Ding gleich bis zum Äußersten treiben muss. Um ihn sofort in seine Schranken zu weisen, brach ich mit einem einzigen Tritt die Sporen von den Stiefeln des Abchiller ab und verbot ihm zur Strafe für diese Albernheit das Reiten für dieses ganze Jahr. Somit muss er mir jetzt Buße tun. Was soll man aber machen, wenn er nicht anders gebändigt werden kann? Er ist imstande und gürtet sich nächstens noch ein Schwert um. 14. September. Der Subdiakon, Sergei, kam heute angeblich nach einer Pütte zu Sauerkraut und erzählte mir dabei scheinbar ganz von ungefähr, dass diesen Abend in der Scheune der Ziegelei ein zugereister Komödiant einen Riesen- und Kraftmenschen vorführe und der Diakon Abchiller der Vorstellung beiwohnen wolle. Einen gemeinen und hinterhältigen Charakter hat dieser Sergei. Am 15. Ich habe mir die Vorstellung angesehen. Ohne selbst gesehen zu werden, schaute ich durch eine Ritze im Hintertor. Abchiller war wirklich da, aber nicht bloß als Zuschauer, sondern sozusagen als Mitwirkender. Er erschien einem mächtigen Schafpelz, dessen Kragen hochgeschlagen war, und hatte ein gemustertes Tuch umgebunden, das seine Haare und den größten Teil des Gesichts bis an die Augen verdeckte. Ich erkannte ihn sofort, was nicht schwer war, weil er als der vom Komödianten vorgeführte Riese und Athlet in fleischfarbenem Trikot erschien, in jeder Hand ein 5-Butt-Gewicht und damit ein wenig schwankend die Bänke entlang wanderte, sich so weit vergaß, dass er mit seiner gewöhnlichen Stimme laut rief, »Was ist denn an dem also Wunderbares?« Als hierauf der Riese in frechem Ton fragte, ob jemand mit ihm ringen wolle und sich keine Liebhaber für solch einen Wettstreit fanden, trat Abchiller, das Gesicht tief in das gemusterte Tuch vergrabend, vor und griff den Riesen an. Ich meinte, ihre Knochen müssten zerbrechen. Aber endlich überwand Abchiller jenen hochmütigen Deutschen und nachdem er ihm die Beine kreuzweise übereinander gelegt, wie man in feinen Häusern die gebratenen Bularden serviert, nahm er jene 10 Butt und den Kraftmenschen selber und begann mit dieser ganzen Last vor dem Publiko auf und ab zu gehen. Alles schrie »Bravo!« Am wunderbarsten aber war das Finale, das meiner guter Abchiller zum Besten gab. »Meine Herrschaften«, wandte sich ans Publikum, »schließt fällt es jemanden ein zu behaupten, ich wäre anders. Bitte, sei so gut und spuckt an dem Kerl ins Gesicht, denn ich bin bloß ein Kleinbürger. Der Kleinbürger Ivan Morasso aus Sesk.« Als ob ihn jemand um diese Erklärung gebeten hätte. Aber mir war das doch immerhin eine recht heitere Zerstreuung. Ach, wie geht unser Leben dahin? Wie ist es schon hingegangen? Als ich von der Schaustellung wieder heimging, kamen mir Tränen in die Augen. Ich weiß selbst nicht weshalb. Ich fühlte nur das eine, dass etwas da ist, das ich beweinen muss, wenn ich an die kühnen Pläne meiner Jugend denke und sie mir mit dem weiteren Verlauf meines Lebens vergleiche. Als mir einst jene große Kränkung widerfuhr, da träumte ich, ich könnte immer noch ein würdiges Leben führen, nicht im Wirk nach außen, sondern in stiller Arbeit an der eigenen inneren Vervollkommnung. Aber ich bin kein Philosoph, sondern ein Bürger. Mir ist es nicht genug. Ich plage mich und leide ohne Tätigkeit. Und darum kann ich die Lebhaftigkeit meines lieben Abhilla nicht immer verurteilen. Gott verzeih ihm und segne seine entzückende Herzenseinfalt, in der ihn alles erfreut und erheitert. Dem Subdiakonserge habe ich gesagt, er hätte gelogen, und ich habe ihm verboten, noch weiter gegen den Abhilla zu hetzen. Ich fühle, dass ich mit aller Schwäche eines Vaters diesen guten Menschen liebgewonnen habe. 14. Mai 1861. In was für seltsame Dinge kann den Menschen sein Leichtsinn verwickeln? Als ob wir nicht auch ohne den Diakon Abhilla Hansnarren genug hätten. Der Stadthauptmann wollte bei seinem Schwiegervater, dem Verwalter der fürstlichen Güter Klitsch, ein Pferd für sein Sechsgespann kaufen, welches dies aber nicht zu verkaufen gedachte. Da haben sie gewettet, dass der Stadthauptmann in den Besitz des Pferdes gelangen werde. Darauf hat der Stadthauptmann einen beschäftigungslosen Kleinbürger namens Danilka, den sie hier den Kommissar nennen, für 2 Rubel gedungen, ihm das Pferd beim Herrn Klitsch zu stehlen. Einen zum Diebstahl anzustiften, passt sich vorzüglich für einen Stadthauptmann. Sei es auch nur im Scherz. Was aber das Tollste war, mein Abhilla erbot sich, dem Danilka bei dieser Sache zu helfen. Wieder war es der Subdiakonserge, der mir davon Mitteilung machte, und ich ließ den Abhilla rechtzeitig zu mir kommen, um ihn für diesen Tag unter Aufsicht meiner Natalia Nikolaevna, für die er Butter schlagen musste, zu stellen. Nachts jedoch ließ ich ihn in meiner Stube auf dem Fußboden schlafen, und damit er sich nicht davonmachen könne, verwahrte ich seine Kleider und Schuhe bis zum Morgen unter Schloss und Riegel. Heute früh aber wurden wir durch einen großen Lärm aufgeweckt. Nach dem Hause des Stadthauptmanns jagte ein mit 3 Pferden bespannter Leiterwagen, in dem der Kommissar Danilka zwischen 2 Bauern saß und wie ein Wahnsinniger schrie. Wir gingen hinaus, um zu erfahren, aus welchem Grunde er so brüllte, und sahen, wie man dem Danilka die Hosen herunterzog, die ganz mit Nesseln vollgestopft waren. Es stellte sich heraus, dass der Herr Klitsch ihn ertappt und zur Strafe in die Nesseln gesetzt hatte, worauf die Gutsknechte ihn zu dem zurückgeschafft hatten, der ihn ausgesandt. Ich fragte den Diakon, wie ihm wohl zumute gewesen wäre, wenn er das Schicksal des Danilka hätte teilen müssen. Er erwiderte, das hätte ihm nicht passieren können. Wenn selbst ihre 10 über ihn hergefallen wären, würde er sich ihnen nicht ergeben haben. Nun, und wenn es 20 gewesen wären? Fragte ich. Ja, 20, meinte er, wäre ich auch nicht fertig geworden. Und erzählte, wie er einmal als Schüler mit seinem Bruder zu den Ferien nach Hause gewandert wäre und sie gleichzeitig mit einer vorüberziehenden Abteilung Soldaten einen Holderstrauch mit ein paar Zweigen voller Beeren bemerkt, sich auf diese doch fast zu nichts zu gebrauchenen Beere gestürzt hätten. Abhilla, unseren Bruder, und an die 40 Soldaten. Es kam, sagte er, zwischen uns zu einem gewaltigen Handgemenge, und mein Bruder Finoxa blieb für tot liegen. Wie naiv und einfach das ist. Jede seiner Geschichten ist ein Ereignis. Das Leben ist ihm wirklich keinen Heller wert. 29. September 1861. Aus der Gouvernementstadt ist der Sohn der Hostienbäckerin von St. Nikita, der Marfa Nikolaevna Prebodjenska, Varnava, hier eingetroffen. Er hat das Seminar als einer der ersten absolviert, aber nicht geistlicher werden wollen und ist jetzt als Rechenlehrer an der hiesigen Kreisschule angestellt. Auf meine Frage, warum er den geistlichen Stand verschmäht habe, antwortete er kurz, er wolle kein Betrüger sein. Ich konnte diese dumme Antwort nicht ungerügt lassen und sagte ihm, er sei ein Narr. Aber so gering ich auch diesen Menschen und alle seine Meinungen achte, seine Antwort hat mir doch wehgetan. Wie der Stich einer giftigen Wespe. 27. Dezember. Abhilla legt mitunter einen derartigen Leichtsinn an den Tag, dass man in seinem eigenen Interesse hart gegen ihn sein muss. Der schon mehrfach erwähnte Konstantin Bisonski bat den Jüngst, er möge den Knaben, den der arme Alte bei sich aufgenommen und großgezogen, ein recht schönes Gedicht lehren, mit dem das Kind den Bürgermeister zum Weihnachtsfest beglückwünschen könne. Abchilla hat sich gleich dazu bereit erklärt und dem Buben folgende Weise beigebracht. Heute ward unser Heiland geboren. Herodes hat den Verstand verloren. Herr Bürgermeister ehrenwert, wird euch von Gott das Gleiche beschert. Nein, man muss ihn mit mehr Strenge behandeln. 1. Januar 1862. Der Arzt hat in Erfüllung seiner Amtspflicht die Leiche eines plötzlich Verstorbenen geöffnet und der Lehrer Warnarwa Brebonski ist mit mehreren Schülern der Kreisschule zur Sektion gekommen, um sie mit den Grundbegriffen der Anatomie bekannt zu machen. In der Klasse hat er sie später gefragt, habt ihr den Körper gesehen? Ja, sagten die Knaben. Und die Knochen habt ihr gesehen? Die Knochen auch. Habt ihr alles gesehen? Alles. Habt ihr auch die Seele gesehen? Nein, die Seele haben wir noch nicht gesehen. Nun, wo ist sie denn? Und so bewies er ihnen, dass es keine Seele gebe. Ich machte den Inspektor konfidentiell darauf aufmerksam und sagte, dass ich bei der nächsten Direktorenrevision bestimmt die Rede darauf bringen würde. Nun bist du wieder nötig geworden, armer Pope. Du hast mit den Altgläubigen Krieg geführt und bist mit ihnen nicht fertig geworden. Du hast mit den Polen gekämpft und kriegtest sie nicht klein. Jetzt sieh zu, was du mit dieser Narrheit anstellst, denn da wächst schon die Frucht den Lenden auf. Wirst du damit fertig werden? Zählst doch an den Knöpfen ab. 9. Januar. Ich bin an der Grippe erkrankt und kann das Haus nicht verlassen. Die Religionsstunden in der Kreisschule gibt Vater Zakaria an meiner Stadt. Gestern kam er verwirrt und verstört zurück und erklärte unter Tränen, er könne mich in der Schule nicht länger vertreten. Die Ursache ist folgende. In der vorletzten Stunde hat der Vater Zakaria in der dritten Klasse von der göttlichen Vorsehung gesprochen und heute prüfte der Junge darauf hin. Da sagte ihm plötzlich ein Schüler, der Sohn des Kolonialwarenhändlers Jalin, Aljoscha, ein sehr begabter Bub, er könne Gott, den Schöpfer, wohl gelten lassen, aber Gott, den Fürsorger, er kenne er nicht an. Erstaunt ob einer solchen Antwort, fragte Vater Zakaria, worauf der junge Theologe seine Anschauung denn begründe, und jener erwiderte darauf, dass in der Natur sehr viel Ungerechtigkeit und Grausamkeit zu finden sei. Er wies dabei vor allem auf den Tod hin, der für den Sündenfall eines einzigen ungerechterweise dem ganzen Menschengeschlecht auferlegt sei. Vater Zakaria, der diese freche Antwort nicht unerwidert lassen konnte, fing nun an, den Jungen zu erklären, dass wir angesichts der Vollkommenheit unserer Vernunft über diese Dinge nicht gut urteilen könnten und unterstützte seine Worte mit dem Hinweis, dass wenn wir in unserer Sündhaftigkeit ewig wären, auch die Sünde und mit ihr alles schlecht und bösig ewig sein müsste. Und um die Sache noch deutlicher zu erläutern, fügte er hinzu, dass dann auch der blutgierige Tiger und der grimmige Hai ewig sein müssten. Und überzeugte sie damit denn auch alle. Aber in der zweiten Stunde, als Vater Zakaria in der unteren Klasse war, kam derselbe Bub dort hinein und widerlegte den Vater Zakaria vor all den Kleinen, indem er sagte, »Was könnte denn der Tiger und der Hai uns denn anhaben, wenn wir unsterblich wären?« Vater Zakaria fand in seiner Gutmütigkeit und bei seinem Mangel an Schlagfertigkeit keine andere Antwort als »Darüber haben sich schon klügere Leute als du und ich den Kopf zerbrochen.« Das ging aber dem alten Manne so nahe, dass er wohl eine Stunde bei mir geweint hat. Und ich muss zum Unglück immer noch krank sein und kann nicht aus dem Hause, um diesen Unfug zu steuern, hinter dem sicher der Lehrer Warnarwa steckt. 13. Januar. Wie gut ich's erraten habe. Aljoscha Ljaljin hat von seinem Vater für seine Freigeisterei die wohlverdiente Prügel bekommen und unter Tränen gestanden, dass der Lehrer Brebonski ihn jene Frage und die spätere Antwort gelehrt habe. Ich bin ganz entrüstet, aber unser Arzt meint, ich dürfe das Haus noch nicht verlassen, denn ich hätte eine Rezidivangina und könnte leicht den Weg ad Batteres finden, was ich doch noch nicht möchte. Ich habe dem Inspektor geschrieben. Als Antwort erhielt ich die Mitteilung, dem Brebonski sei auf meine Beschwerde hin eine Verweis erteilt worden. Jawohl, ein Verweis, der die Geister verwirrt, der sie an den Kleinen versündigt, den ehrenwertesten, sanftmütigsten, man kann wohl sagen, musterhaftesten Diener des Altars kränkt. Er hält einen Verweis. Und wenn ein hungernder Subdiakon ein altes Psalmenbuch gegen ein neues eintauscht, wird seine Familie für ein ganzes Jahr des Ernährers beraubt. O, du arglistiges Geschlecht! 27. Ich bin in der größten Aufregung. Mit dem abscheulichen Varnava ist kein Auskommen. In der Stunde erzählt er neulich, dass der Prophet Jonas unmöglich vom Walfisch verschluckt werden konnte, denn dieses riesengroße Tier hätte doch eine sehr enge Gurgel. Ich kann das unmöglich dulden, aber ich wage es nicht, mich beim Direktor zu beschweren, denn am Ende läuft es wieder auf einen flüchtigen Verweis hinaus. 17. Februar. Brebonski bringt mich ganz aus der Fassung. Ich kann ihn nach dem, was er sich jetzt wieder erlaubt hat, kaum noch für einen Menschen halten und habe darüber nicht seinem Direktor, sondern dem Adelsmarschall Duganow Bericht erstattet. Was mir von diesem alten Volterianer kommen wird, weiß ich nicht. Aber immerhin ist er ein bodenständiger Mensch und kein Mietling und wird daher vielleicht ein Einsinn haben. Warnavka treibt Dinge, wie sie nur der Wahnsinn einem eingeben kann. Weil der Lehrer Gronowski erkrankt ist, hat Brebonski zeitweilig den Geschichtsunterricht übernehmen müssen und hat gleich damit angefangen, von der Unsittlichkeit des Krieges zu reden und es direkt auf die Begebenheiten in Polen bezogen. Indessen, das war ihm noch nicht genug, er begann über die Zivilisation zu spotten, den Patriotismus und die nationalen Prinzipien zu verhöhnen und zuletzt sich auch noch lustig über die Anstandsregeln zu machen, welche er zum Teil sogar als unsittlich bezeichnete. Als Beispiel führte an, dass die gebildeten Völker den Akt der Geburt des Menschen verheimlichen, den des Mordes aber nicht, indem sie sich sogar mit Kriegswaffen öffentlich sehen lassen. Was will dieser Narr? Wahrlich, das ist so dumm, dass man sich schämen muss. Und doch ärgere ich mich. Es ist ja nur eine Kleinigkeit, aber ich muss ja nach den Kleinigkeiten sehen, denn über Kleinem bin ich gesetzt. 28. Februar. Oh, mein Volterianer liebt nicht zu scherzen. Der Direktor ist hergekommen. Ich konnte es nicht länger tragen und ging trotz aller Drohungen des Arztes zu ihm hin und berichtete ihm von den Ungebührlichkeiten des Brebonski. Aber der Herr Direktor haben zu alledem nur herzlich gelacht. Wie lachlustig sie alle sind. Er gab dem Ganzen eine scherzhafte Wendung und sagte, deswegen werde Moskau nicht in Flammen aufgehen. Und übrigens, fügt er hinzu, wo soll ich denn andere hernehmen? Sie sind heutzutage alle so. Und so stand ich wieder da, wie ein Narr, der unnütz Krakeel macht. Aber das muss wohl so sein. 1. März. Ich bin wirklich ein alter Narr geworden, über den alle sich lustig machen. Heute besucht mich der Arzt und der Stadthauptmann, und ich sagte ihnen, dass meine Gesundheit infolge des gestrigen Ausgangs nicht im geringsten gelitten habe. Da fingen sie beide an zu lachen und erwiderten, der Arzt habe mich zum Spaß in der Stube sitzen lassen, denn er habe mit irgendjemand gewettet, dass er, wenn er wolle, mich einen ganzen Monat lang zu Hause halten könne. Deshalb redete er mir von einer Gefahr vor, die gar nicht vorhanden war. Pfui. 20. Juni. Ich habe eine Reise durch das Kirchspiel gemacht, die mir ausgezeichnet bekommen ist. Es ist so frisch und schön draußen in der Natur. Und unter den Menschen herrscht Friede und Zufriedenheit. In Plagadatschau haben die Bauern auf eigene Kosten die Kirche ausbauen und ausmalen lassen. Aber auch bei einer so einfachen Sache hat sich wieder etwas Scherzhaftes hineingemengt. An der Wand der Vorhalle haben sie einen ehrwürdigen Greis abgebildet, der auf einem Ruhebette liegt, mit der Inschrift »Und Gott ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er machte.« Ich wies den Vater Jakob darauf hin und befahl, das Bild zu überdünchen. 11. Juli. Vorgestern war der Bischof auf der Durchreise hier und hat im Dom die Messe gelesen. Ich fragte den Vater Troddi, ob das Bild in Bagdadschau entfernt worden sei und erfuhr, dass es noch immer vorhanden, was mich einigermaßen erregte. Aber Vater Troddi beruhigte mich, meinte, das habe nichts zu sagen, es sei doch volkstümlich, und fügte noch eine Anekdote hinzu von den Seelen der Erlösten, die der Maler in Schuhen dargestellt hatte. Und so lief wieder alles auf einen Scherz hinaus. Ach, was die Leute alle lustig sind! 20. Juli. Ich war in Plagadachau und ließ das Bild in meiner Gegenwart abkratzen. Ich halte es nicht für angebracht, diese dumme Art von Volkstümlichkeit zu pflegen. Ich fragte nach dem Verfertiger des Bildes und es stellte sich heraus, dass der Klöckner Pavles gemalt hatte. Um dem scherzhaften Geist der Zeit entgegenzukommen, befahl ich diesem Künstler, sich neben einem Kutscher auf den Bock zu setzen, und nachdem wir 40 Werst weit gefahren waren, ließ ich ihn zu Fuß nach Hause wandern, damit er unterwegs über seine malerische Fantasie nachdenken könne. 12. Oktober. Der neue Gouverneur ist zur Revision hier gewesen. Er besuchte den Turm und die Schule, und beide Male, hier wie dort, wollte er durchaus, dass ich ihn segne. Er ist ein echter Russe, sowohl im Namen wie im Benehmen nach. Noch sehr jung hat er jene privilegierte Lehranstalt, die Rechtsschule, absolviert und war bisher noch nie aus Petersburg herausgekommen, was auch leicht zu bemerken ist, denn alles interessiert ihn. Besonders angelegentlich erkundigte er sich nach den Gegensätzen zwischen Geistlichkeit und Adel. Leider konnte ich seine Neugier wenig befriedigen, denn sowohl unser Kreisadelsmarschall Bladamassow als auch der Gouvernementsmarschall Duganow sind würdige Männer. Und von Gegensätzen ist keine Rede. 14. November. Es wird erzählt, dass ein Gutsbesitzer sich bei dem Gouverneur über die Bauern beschwert habe, die ihren Verpachtungen nicht nachkämen. Der Gouverneur habe seine Klagelitanei unterbrochen mit den Worten: Ich bitte, wenn Sie vom Volke reden, nicht zu vergessen, dass ich Demokrat bin. 6. Dezember. Es kommen immer wieder Nachrichten von Konflikten zwischen dem Adelsmarschall Duganow und dem Gouverneur, der, wie man sagt, eine Gelegenheit sucht, dem Marschall für die Hirse etwas am Zeuge zu flicken. Und wie es scheint, hat er endlich etwas gefunden. Der Gouverneur steht immer für die Bauern ein. Und jener, der Voltaire, verteidigt seine Rechte und Freiheiten. Dem einen hat das Rechtsstudium den Verstand aus dem Geleise gebracht. Und des anderen Hochmut kommt dem Berg Ararat gleich. Er lässt keinerlei fremdes Recht gelten. Es kommt sicher noch zu einer regelrechten Partei. 20. Dezember. Die Seminaristen sind für die Weihnachtsferien nach Hause gekommen und der Sohn des Vaters Achariel, der Privatstunden in guten Familien gibt, erzählt eine ganz unglaubliche und wüste Geschichte. Ein abgedankter Soldat hätte sich in einem Winkel der Marienkirche versteckt gehabt und die Krone von dem wundertätigen Bilde Sankt Johannes des Kriegers geraubt. Als die Krone dann in seinem Hause gefunden wurde, behauptete er, er hätte sie nicht gestohlen, sondern er hätte vor dem Bilde des Heiligen über die traurige Lage der dienstentlassenen Soldaten geklagt und den Heiligen Krieger in brünstigem Gebet angefleht, ihm in seiner Not zu helfen. Hierauf habe der Heilige, der seine Worte vernommen, gesagt: Sie sollen ihrer Strafe in jener Welt nicht entgehen. Du aber nimm vorläufig diese hin. Und mit diesen teilnehmenden Worten habe er angeblich die kostbare Krone von seinem Haupte genommen und gesagt: Da. Verdient eine solche Ausrede auch nur die geringste Beachtung? Aber unter dem Eindruck der Hirse denkt man anders. Und also kam vom Gouverneur eine Anfrage ans Konsistorium, ob ein derartiges Wunder möglich sei. Selbstverständlich war nun das Konsistorium in einer sehr schwierigen Lage, denn es konnte doch nicht erwidern, dass ein Wunder unmöglich sei. Aber wo will das alles hinaus? Der Adelsmarschall Duganow legte dagegen vertraulich Protest ein und schrieb, er halte diese Handlungsweise für unvernünftig und meinte, sie bezwecke nur eine Erschütterung des Glaubens und eine Verhöhnung der Geistlichkeit. So wird dieser alte Freigeist zum Anwalt der Geistlichkeit und der Rechtskundige, der sie verteidigen sollte, macht sie zum Gespötte. Nein, es kommt scheinbar wirklich die Stunde, und sie ist schon da, wo der gesunde Menschenverstand nichts mehr von allem, was geschieht, für sonderbar halten wird. Auch über Duganows Eintreten für die Kirche, so nützlich es in diesem Fall war, kann man sich nicht freuen, denn es geschah nicht aus Eifer für den Glauben, sondern aus Feindschaft gegen den Gouverneur. Und was kann da Gutes kommen, wenn immer nur einer den anderen schikaniert, ohne dessen ein Gedenk zu sein, dass sie beide derselben Krone den Eid geschworen haben und demselben Lande dienen. Es ist schlimm. 9. Januar 1864. Duganow war neulich in Bladomassowa. Ich weiß nicht weswegen, aber ich konnte nicht anders. Ich besuchte ihn dort, um etwas über seinen Kampf um St. Johannes den Krieger zu erfahren. Seltsam. Dieser Duganow, einst ein Verehrer Voltaires, redete zu mir in freundschaftlichstem und betrübtem Tone. Er meint, sein Protest wäre noch nicht stark genug gewesen, denn wie ich selber für mich über alle Wunder denke, das geht nur mich etwas an und das behalte ich auch für mich. Aber ich kann diese nichtsnutzigen Bestrebungen doch nicht unterstützen, die darauf hinauslaufen, dem Volke das Einzige zu nehmen, was ihm wenigstens eine Ahnung davon einflößt, dass es einer höheren Daseinssphäre angehört als sein gestreiftes Schwein und seine Kuh. Wie dürr und trocken ist diese Weisheit. Aber ich widersprach nicht. Was ist da zu machen? Herr, hilf du wenigstens diesem Unglauben. Sonst kommen wir noch dazu, dass wir wieder in Rudeln umherlaufen, Wurzeln fressen und wie Pferde wir. 21. März. Der Gutsherr Bladomasso ist aus der Residenz heimgekehrt und hat mir und dem Vater Zacharie und dem Diakon Abchiller sehr kostbare Stäbe aus echtem Rohr mitgebracht. Auch zeigt er uns eine kleine gläserne Lampe mit einer brennenden Flüssigkeit, Petroleum oder Steinöl genannt, die aus Naphtha gewonnen wird. 9. Mai. Ich habe mich so kleinlich gezeigt, dass ich mich vor mir selber schämen muss. Und das alles kam von den eben erwähnten Stäben. Mein ganzes vergangenes Leben ist über mich gefallen wie ein Sieb und hat mich zugedeckt. Ich sitze unter diesem Sieb wie eine Krähe, der böse Buben die Federn ausgerupft haben und diese nun gefangen halten, um ihren Spott mit ihr zu treiben. Das ist das Traurigste bei all dieser allgemeinen Lebensverflachung. Ich selber bin flach und klein geworden. So flach, dass ich nicht einmal imstande bin, meine ganze Eitelkeit dem stummen Papier anzuvertrauen. Ich will mich ganz kurz fassen. Es ärgerte mich, dass ich und Zacharie ganz gleiche Stäbe erhalten hatten und dass auch der des Abchiller sich kaum von den zwei anderen unterschied. Oh Gott, war ich denn auch früher schon so? Nein, mit solchen Kleinigkeiten gab ich mich nicht ab. Ich trug mich mit hohen Gedanken, wie ich hier in diesem irdischen Jammertal immer vollkommener werden könnte, um einst das ewige Licht zu schauen und dem Herrn das mir anvertraute Pfund mit reichen Zinsen zurückzugeben. Damit schlossen die alten Dobrowschen Aufzeichnungen und als der Kreis zu Ende gelesen, nahm er die Feder, trug ein neues Datum ein und begann danach mit ruhigen, strengen Schriftzügen zu schreiben. 21. März. Der Gutsherr Bladomasso ist aus der Residenz heimgekehrt. Es ist seinerzeit von mir vermerkt worden, wie einmal der Sohn der Hostienbäckerin, der Lehrer Warnarwa Porponski, die unschuldigen Kinder an ihrem Glauben irre zu machen suchte, indem er sie eine Leiche sehen ließ und behauptete, es gäbe keine Seele, weil ihr Wohnsitz im Körper nirgends aufzufinden ist. Mein Zorn über diesen törichten, aber schädlichen Menschen wurde da so mal von klugen Leuten für übertrieben erklärt, und von der Veranlagung zu diesem Zorn hieß es, sie sei der Beachtung gar nicht wert. Jetzt hat sich wieder etwas Neues begeben. Beim letzten Hochwasser wurde eine unbekannte Leiche an unser Ufer gespült. Die Mutter des Vanarva, die arme Hostienbäckerin, sagte mir heute unter Tränen, dass der Arzt und der Stadthauptmann wohl aus Bosheit gegen ihren Sohn oder um ihn zu verhöhnen, ihm jenen Toten geschenkt hätten. Und Vanarva hätte aus Dummheit dieses Geschenk angenommen und die Leiche in der Bütte, darin sie bisher friedlich ihre Wäsche in Asche gelegt, ausgekocht und die Brühe unter den Apfelbaum im Garten gegossen. Die Knochen aber in die Gouvernementsstadt gebracht. Und nun fürchte sie, man werde ihren teuren Sohn mit jenen Knochen als Mörder festnehmen. Ich beruhigte sie, so gut ich konnte, und bat den Stadthauptmann um eine Erklärung, zu welchem Zwecke der Leichnam des Ertrunkenen, der nach der Sektion kirchlich bestattet werden musste, dem Lehrer Vanarva ausgehändigt worden sei. Ich erhielt zur Antwort, das sei im Interesse der Aufklärung geschehen, das heißt, damit er, Vanarva, an dem Skelett naturwissenschaftliche Studien betreiben könne. Diese Sorge um die Wissenschaft kann einen lachen machen, bei Leuten, die ihr so fern stehen wie der Stadthauptmann Borchonzew, der sein halbes Leben im Kavallerias Pferdestall zugebracht hat, wo man nichts lernt, als wie man den Pferden die Schwänze bindet. Oder dieses Lügenmaul von Arzt, der jene Wissenschaft vertritt, deren Anhänger von den wahren Gelehrten für Ignoranten angesehen werden, was durch seine blödsinnige Behauptung bewiesen wird. Er habe einmal bei Bladamasso versehentlich statt Branntwein ein Glas Leuchtpetroleum ausgetrunken und da habe sein Bauch eine ganze Woche lang geleuchtet. Wie dem nun aber auch sei, der von dem Lehrer gekochte Leichnam hat sich in ein Skelett verwandelt. Vanarva brachte die Knochen zu einem Heilgehilfen am Gouvernements Krankenhaus. Dieser Meister der Anatomie fügte all die Knochen kunstvoll aneinander und setzte ein Gerippe zusammen, das nun wieder in unsere Stadt zurückgebracht wurde und sich gegenwärtig Prepebonski befindet, der es dicht bei seinem Fenster befestigt hat. Da steht es nun und lockt immer wieder die Straßenmenge an und gibt zu allen möglichen Streitigkeiten Anlass und zu einem ewigen häuslichen Zwist zwischen dem Vanarva und seiner einfältigen Mutter. Der Tote fängt an, Rache zu nehmen. Jede Nacht erscheint er der unglückseligen Mutter des großen Gelehrten im Traum und fordert immer wieder sein christliches Begräbnis. Die Arme hat den Sohn auf den Knien angefleht, ihr dieses Skelett zu geben, dass sie es bestatte. Aber natürlich widersetzt er sich dem mit aller Entschiedenheit. Da entschloss sie sich zu einer verzweifelten Maßnahme, sammelte in Abwesenheit des Sohnes die Knochen in eine kleine Holzkiste, trug sie in den Garten und vergrub sie mit ihren schwachen Greisenhänden unter dem nämlichen Apfelbaum, unter welchen Vanarva die zerkochten Fleischteile des Unglücklichen ausgeschüttet hatte. Aber sie hatte kein Glück damit, denn der gelehrte Sohn grub die Knochen wieder aus und damit ging eine neue Geschichte an, die auch heute noch nicht beendet ist. Es ist ebenso lächerlich wie schmachvoll, was nun weiter folgte. Sie raubten sich die Knochen gegenseitig, so lange, bis mein Diakon Apilla, der sich in alles mischen musste, die Sache zum Abschluss brachte und mit solcher Hast ans Werk ging, dass es ganz unmöglich war, ihm Einhalt zu gebieten. Auch haben mich die Reden des Arztes und des Stadthauptmanns sehr verstimmt, die mir Vorwürfe machten, wegen meiner eifernden, so nannten sie es, Intoleranz gegen den Unglauben, denn meinen sie, wirklich gläubig sei heutzutage keiner mehr, auch die nicht, welche offiziell für den Glauben eintreten. Das glaube ich auch. Ich kann nicht daran zweifeln, aber Ich wundere mich, woher bei uns dieser erbitterte Hass und diese Feindschaft gegen den Glauben kommen. Vom Freiheitsdrang. Aber wen hindert denn der Glaube, mit allem Eifer nach voller Freiheit in allen Dingen zu streben? Warum haben die wirklichen Denker nicht so gesprochen? Vater Savlitsch seufzte tief, legte die Feder hin und trat ans Fenster. Der Himmel war mit schwarzen Wolken bedeckt und schon fielen einzelne Regentropfen klatschend in den dicken Staub. Das war der Regen, um den Dobroso am vergangenen Tage gebetet hatte. Der Alte flüsterte entzückte Worte des Dankes und des Lobes und merkte nicht, wie leise Tränen über seine Wangen liefen. Die Regentropfen aber fielen immer dichter und dichter, und endlich war es, als würde oben ein ganz feines Sieb geschüttelt, und die feuchte Kühle spielte erfrischend um den leicht erhitzten Kopf des Priesters. So am Fenster sitzend, das Haupt auf die weißen Hände gestützt, schlief Vater Savelitsch ein. Inzwischen ging der sanfte Regen, den kein Gewitter begleitet hatte, vorüber. Die Luft war frisch und rein geworden, der Himmel klar, und im Osten färbte die graue Dämmerung sich silbern, um dem Morgenrot den Weg zu bereiten. Dem Morgenrot des Tages, der dem Gedächtnis unseres heiligen Vaters Methodius von Pesnosch geweiht ist. Des Tages dem, wie wir uns erinnern müssen, der Diakon Abchilla eine so große Bedeutung zuschrieb. Ende des 5. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.